Reinhard, du hast noch nicht begriffen, wie wichtig du bist. Du hast gerade erst begonnen, dein Fachgebiet zu erforschen. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Mit vereinten Kräften können wir diese Promotion beenden und der Universität Forschungsgelder und Publikationen wiedergeben. Nein, nein, niemals werde ich das tun. Wenn du nur wüsstest, welche Überlegenheit einem die Wissenschaft verleiht. Sie haben dir niemals erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist. Sie haben mir genug erzählt. Sie haben mir gesagt, dass du ihn umgebracht hast. Nein. Ich bin dein Doktorvater. Nein, nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Niemals. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Nein, nein, nein. If you base medicine on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Methodisch Inkorrekt, Folge 9, direkt vom Todesstern der Wissenschaft. Heute wieder mit dem Jedi-Meister Nicholas Vader Wörl, jetzt mit ganz normaler Stimme wieder. Und sein treuer Padawan Reinhard Skywalker Remford. Hallo. Hallo. Tag. Du klingst plötzlich wieder viel freundlicher. Ja, ich habe mir gerade gedacht, ich könnte eigentlich die ganze Sendung mit dieser coolen Stimme machen. Du könntest durchgehend in der Uni hier rum und dann mit so einem Laptop, den du immer dabei hast. Und dann man so. Könnte eigentlich mal eine Vorlesung mit dieser Stimme machen, oder? Ja. Einfach mal so als Statement, finde ich. Ja, wir sind wieder in unserem kombinierten Bürostudio und ich bin sehr froh, denn aufregende Tage liegen hinter uns. Wir hatten, wie ich angekündigt habe, und deswegen sind wir ja auch einen Tag später dran als sonst, wir hatten eine Begehung quasi für ein Forschungsprojekt, für ein relativ großes Forschungsprojekt. Und das war anstrengend. Ja, das heißt, hier sind halt ein paar Leute vorbeigekommen, haben viele Fragen gestellt, sich viele Sachen angeguckt. Und ich hatte viel Angst. Du hattest viel Angst. Ich auch, weil mein Schicksal ist mit deinem ja irgendwie verknüpft. Genau, aber es ist alles ganz gut gelaufen. Wir wurden ganz gut bewertet. Auf die endgültige Nachricht wartet man dann jetzt zunächst einmal wieder. Aber es ist erstmal soweit ganz gut gelaufen. Ja, in dem Zusammenhang müssen wir uns entschuldigen. Wir haben uns etwas rar gemacht auf unserer WordPress-Seite. Wir haben nicht mehr ganz so viel geantwortet auf Fragen oder kommentiert, weil wir die letzten drei Tage echt etwas draußen waren. Aber jetzt sind wir wieder mit voller Kraft da und freuen uns auf diese Sendung, kann man sagen, oder? Jo. Sonst noch was Neues hier? Ich weiß nicht, heute Morgen war eine nette Dame von einer Zeitung da und wir konnten ein kleines Interview geben. Sie war auf unsere Arbeit aufmerksam geworden. Eine Dame von der WAZ. Und der Artikel über uns wird wohl irgendwann übermorgen in der WAZ erscheinen. Eigentlich Lokalteil Duisburg? Oder? Natürlich, wahrscheinlich irgendwas ganz Kleines. Also wer hier in der Ecke Duisburg ist, kann ja mal in die Zeitung schauen. Ansonsten, falls ich was im Netz finde, werde ich es auch verlinken. Unsere Gruppe ist wieder größer geworden, meine neue Doktorandin. Genau, größer und internationaler wieder. Russischer. Russisch ist falsch. Ich wollte gerade Russische Föderation, sagen wir mal. Weißrussland. Ja, aus dem friedlichen Russland, ganz im Gegensatz zum imperialistischen. Was hab ich da letztens nochmal gehört? Da hat der Putin doch wieder irgend so was gebracht, aber egal. Ja, auf jeden Fall aus diesem friedliebenden und friedenstiftenden Land haben wir Zuwachs bekommen. Ja, und wird gut. Ja, genau. Es wird gut. Alles wird gut. Bleibt ja länger. Es wird alles gut. Auch diese Sendung wird gut, glaube ich, denn wir haben wieder schöne Themen vorbereitet. Was hast du denn mit? Ich habe heute ein Thema vorbereitet, was ich genannt habe. Kitzeln für die Wissenschaft. Ja. Okay. It's all about porn. Ja. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Das spricht für dich. Natürlich. Ich wusste ja auch nicht, was hier ein Flatterer professionell macht. Nicht Flatterer. Wie hießen die? Doch, so ähnlich, oder? Fluffer. Fluffer, genau, ein Fluffer. Habe ich das in der Sendung erklärt? Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Du hast nur gesagt, kann man googeln. Oh Mann, ich habe ja, eigentlich habe ich einen gewissen Bildungsanspruch. Ne? Ja. Eigentlich sollten wir das erklären. Aber deshalb haben wir auch noch mehr Themen. Genau, schön abgelenkt. Thema 2, das von mir kommt, ist Abschied vom Dracula unter den Messgeräten. Ja, also soll ich jetzt schon spekulieren oder gleich? Machen wir gleich. Ne? Machen wir gleich. Ich habe mein zweites Thema lautet Erbsenhirne für die Forschung. Oh. Das bietet viele Möglichkeiten, ja, gleich wieder Scherze zu treiben. Ja. Das kann man auf verschiedene Arten verstehen. Genau, ja. Und wissenschaftliches Thema Nummer 4 als alter Trekkie, Borg auf Probe. Ah, wir haben wieder mal die Enterprise an Natürlich. Bord. Oder sehr, sehr schön, ja. Nachdem wir ja schon etwas sein scientifikulös angefangen haben, die Sendung, passt dann, dass wir mit der Enterprise kontern. Eigentlich auch irgendwie so ein bisschen Todesstrafe, oder? Also in einer Sendung, die mit einem Star Wars Intro anfängt, was über die Enterprise zu erzählen. Ja, wir gucken mal, ob dein Thema mit dem Intro mithalten kann. Ja, wobei es sind auch Bösewichte. Stimmt, die Borg sind böse. Kollektive Wichte, ja. Bösewichte. Wobei, da könnte man, glaube ich, schon drüber diskutieren, ob die Borg an sich böse sind. Die sind ja mehr so ein, ich meine, die haben ja, die unterscheiden ja nicht zwischen gut und böse. Das ist im Grunde, sie wollen sich halt nicht durchsetzen. Das ist im Grunde Sozialismus, der funktioniert. Genau, ja. Sie wollen sich halt im Wesentlichen nur verbreiten. Ne? Ja. Also, ist ja jetzt erstmal nicht sympathisch. Darf man, deren Volk braucht Raum. Boah, jetzt sind wir mal wieder. Ja, also. Okay, und ein Experiment haben wir auch wieder. So. Genau, und noch so ein paar Anekdötchen, die wir auch noch mitgebracht haben. Schauen wir einfach mal. Ich glaube, es wird wieder eine recht bunte Mischung. Bevor wir uns da reinstürzen, kommen wir zum Wichtigsten dieser Sendung. Ich habe beschlossen, das mal in den Sendungsplan aufzunehmen als festen Punkt. Und zwar das Bier der heutigen Sendung. Das Bier der heutigen Sendung, das ich jetzt öffnen werde und das hoffentlich nicht dein Büro versaut, weil es gerade umgefallen ist. Tada! Das ist das, was umgekippt ist? Ja, oder? Nein. Das kommt jetzt. Du hast mal wieder Borbecker helles Dampfbier mitgebracht. Ja, weil du ja sonst immer irgendwie krank warst. Zweimal war ich krank. Genau, und ich hatte schon zweimal mit und du hast es nie getrunken und als alter Essener Patriot ein Stückchen. Da bin ich sehr gespannt. Stauder muss man nicht trinken. Ich mir gedacht, das gute Borbecker helles Dampfbier. Ich hoffe, es schmeckt. Prost. Das sieht übrigens mein Vater anders. Der trinkt Stauder. Insbesondere, weil er festgestellt hat, dass ich Stauder nicht so besonders mag. Es war also eins der wenigen Kisten Bier, die er ungesichert zu Hause stehen lassen konnte. Ist also eher keine Vorliebe, sondern eher so was Strategisches. Nein, ich glaube, das war eine gute Koinzidenz. Also quasi, es ergab sich und er sah, dass es gut war. Prost. Prost. Auch an die lieben Zuhörer. Ich mag das, ja. Ich mag das auch. Sehr schön. Da du ja gerade schon sagtest, wir hatten irgendwie wenig Zeit, auf Fragen und Kommentare und Ähnliches einzugehen, reichen wir eine Sache hier nach, oder beziehungsweise ich reiche im Großen und Ganzen eine Sache nach, weil ich habe es vorbereitet. Vorbereitet. und zwar gestern schon. Das vorbereitet. Da werde ich unruhig, wenn ich diese Worte aus deinem Munde höre. Ein bisschen zumindest vorbereitet. Und zwar hat einer, jetzt bin ich wieder unvorbereitet, hat einer unserer Zuhörer, ich weiß nicht mehr, wer es war, gefragt, ich kriege es auch nicht mehr ganz auf die Reihe, er hat mal gehört, dass das Bohrsche Atommodell ja irgendwie mit Quantenmechanik zu tun hat. Und da ich letztes Mal ja schon so bei der Quantenmechanik glänzen konnte und das so gegen die Wand gefahren habe. Dazu muss ich kurz den lieben Zuhörern erzählen. Bisher haben wir eigentlich immer unserer Sendung nochmal nachgehört, Dieses ist die erste Sendung, die Reinhard nachher nicht nochmal sich angehört hat. Gar nicht so sehr bewusst, aber nachher habe ich ihn dann drauf gestoßen, dass es vielleicht so ein unbewusster Abwehrreaktion ist, dass er seinen epischen Kampf mit der Quantenmechanik nicht nochmal hören möchte. Das Schlimme ist, das war eine der wenigen Vorlesungen, in der ich wirklich gut war. Nur wenn man zum Thema Teleportation kommt, da wird es dann ja doch schon ein bisschen... Insbesondere, wenn man versucht, das aus dem Stegreif zu erzählen. Ja, richtig. Hallo? Aber wir versprechen, wir kommen darauf nochmal zurück. Ich glaube, heute haben wir so recht nichts nichts Quantenmechanisches, ja, außer das, was du jetzt erzählst. Ja, ein ganz klein bisschen. Ist aber wirklich nicht viel. Und zwar haben wir gedacht, wir nehmen diese Frage mal so als Gelegenheit, um überhaupt mal dem geneigten Zuhörer vielen erzählen wir nichts Neues, aber ein paar vielleicht doch. Zum Thema Atommodell. Ich meine, die Idee eines Atommodells ist ja schon relativ alt. 400 vor Christus, Demokrit. Wow. Hieß der gute Mensch. Ja. Der hat allerdings noch nicht unterschieden, verschiedene Atome oder so. Der hat einfach nur gedacht, okay, wenn ich irgendwas in der Mitte durchbreche, habe ich zwei Teile. Wenn ich es nochmal durchbreche, habe ich mehr Teile. Wenn ich es nochmal durchbreche, dann werden die Teile immer kleiner und es werden immer mehr. Irgendwann kommt er wahrscheinlich irgendwo bei einer Stelle an, wo er es nicht mehr teilen kann. Und das hat er dann, als Atom aufgefasst, nicht mehr teilbar. Wobei, auch irgendwie in gewisser Weise eine Gedankenleistung ist, weil ja, also die Alltagserfahrung würde ja schon irgendwie das Gefühl geben, im Grunde genommen kannst du alles immer noch kleiner hacken. Ne? Also du musst zwar dann irgendwann relativ gut hingucken und du musst dein Messerchen ein wenig schärfen, aber im Grunde genommen kriegst du alles immer noch kleiner. Überhaupt die Idee, ne? Also finde ich ganz gut, sich mal hinzusetzen und woraus besteht unsere Welt? Ja, ist schon so ein Moment, wo du einfach sagst, das ist eine grundlegende Überlegung oder eine grundlegende Einschränkung oder ein grundlegendes Gesetz. Ja, irgendwann, dass das überhaupt aus Teilchen besteht und nicht aus Brei oder so. Genau, also, warum sind die Dinge nicht einfach, ja genau, ja. Stimmt. Ja. So, dieses Atommodell hat sich recht lange gehalten, beziehungsweise lange Zeit haben sich Menschen nicht besonders viel Gedanken drüber gemacht oder es nicht aufgeschrieben. Das nächste Atommodell, das ich bei Wikipedia gefunden habe, war dann von 1809. Also da liegen mal 1400 Jahre zwischen. Nee, mehr, Quatsch. 2200 Jahre. Okay. Mal eben. Und Dalton 1809 hat dann das Ganze ein bisschen genauer formuliert. Er hat gesagt, Atome sind Kugeln und unterschiedliche Elemente haben unterschiedliche Kugelarten. Also unterschiedliche Atome. Nicht schlecht eigentlich, ne? Genau. Für 1809 oder was? Das ist wirklich nicht schlecht für 1809. Und der hat gesagt, Atome unterscheiden sich in ihrer Masse und ihrem Volumen. Der hat gesagt, die sind unterschiedlich groß und unterschiedlich schwer für verschiedene Elemente. Sind auch da kann man sagen, ist schon in erster Neo nicht schlecht. Der nächste kam dann knapp 100 Jahre später. Also das ist ja immer so ein Modell geht immer so lange, wie man Sachen damit beschreiben kann, solange es überall passt. Wenn dann irgendwelche Versuche... Widersprüche irgendwo kommen. Genau, wenn dann Widersprüche kommen, merkt man, da muss man vielleicht doch nochmal dabei. Ja, genau. Da kam dann 1903 Thomson mit dem, das ist schon ein bisschen berühmter, Plum-Pudding-Modell. Beziehungsweise Deutsch-Rosinenkuchen-Modell. Ja, ja. Da, also es gibt jetzt auch unter dem Namen. Stellt er sich vor, dass Atome immer noch Kugeln sind, die halt generell positiv geladen sind, also die so eine positive Ladung über das ganze Atom verteilt haben. Und da drin sitzen wie so kleine Rosinen oben drauf im Teig sitzen quasi die Elektronen drin, ja, die dann die negative Ladung haben. Das Ganze, dann kam es danach Schlag auf Schlag. Danach hat sich das Atommodell relativ schnell weiterentwickelt. So grob, wie viele Jahre sind das? 8 Jahre später, also 1911, kam Rutherford. Und der hat gesagt, ja, klingt schon ganz gut, aber der hat gesagt, der hat sich über die Masse der Atome Gedanken gemacht und gesagt, die ganze Masse, die so ein Atom hat, die sitzt im Kern, in der Mitte. Und darum ist erstmal nichts. Ja. Das hat er auch halt durch Experimente rausgefunden, indem er halt auf Goldfolie geschossen hat und gesehen hat, dass manche Sachen halt durchgehen, anstatt... Also mit sehr kleinen Teilchen draufgeschossen hat. Und er hat gesagt, er hat sogar gesehen, die meisten gehen durch, völlig ungestreut. Und nur wenige, die entweder den Atomkern treffen oder in der Nähe entlang, also quasi so ein Streifschuss, werden abgelenkt. Ja. Und direkt nach Rutherford, 2 Jahre später, kam... Das ist natürlich auch schon wieder... Ich bin immer begeistert, wenn so Leute so neue Theorien aufstellen, weil ich meine, er guckt sich eine massive... Er hat es ja mit Goldfolie, glaube ich. Goldfolie, ja, genau. Er guckt sich eine massive Goldfolie an. Du kannst nicht durchsehen. Wenn du Gold anfasst, siehst du, dass das massiv und verhältnismäßig hart ist. Ja. Und jetzt schießt er mit Teilchen drauf und sieht, die meisten gehen durch, die wenigsten werden abgelenkt. Logische Konsequenz für ihn, weil er seinem Experiment glaubt, da ist im Wesentlichen nichts. Ja. Das widerspricht aber eigentlich dem, was wir sehen. Ne? Also, oder da sind Löcher, die man halt nicht sieht. Ja. Ne? Also, ist schon interessant. Also darauf dann zu schließen, also so eine kühne Annahme zu machen. Ne? Also man könnte jetzt auch sagen, ja, wer weiß, vielleicht ist Gold transparent einfach für diese Teilchen oder so. Aber ist schon nett. Und aus den, also selbst noch aus dem Winkel, aus dem die abgelenkt werden, kann man ja sogar noch Atomradien abschätzen. Genau. Und so. Das ist echt schon nicht schlecht. Allerdings, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo dann wieder so eine Sache kommt, die irgendwie nicht so ganz gepasst hat im Atommodell. Man hat ja im Grunde da schon den Kern und Elektronen, die außen drum rumflitzen. Mhm. Und jetzt kommt man zu dem Problem, dass wenn man sich das von der Seite anguckt, das wie ein Dipol aussieht, beziehungsweise eine beschleunigte oder eine bewegte Ladung auf einer Kreisbahn. Auf einer Kreisbahn ist eine Ladung auch noch beschleunigt, muss Energie abstrahlen. Ja. Also beschleunigte Ladungen strahlen Energie ab. Also das widerspricht der Elektrodynamik komplett. Das kann nicht stabil sein. Also nicht nur beschleunigte Ladung, im Grunde genommen, wenn du dir ein Kettenkarussell an oder vorstellst und du sitzt in diesem Kettenkarussell und drehst dich, dann wirst du immer wieder auf diese Kreisbahn gezogen, also genau. Und zwar von der Kette, die dich festhält am Karussell. Wenn diese Kette nicht mehr wäre, würde es ja in einer geraden Linie wegfliegen, von also tangential von diesem, genau. In gerader Linie von dieser Kreisbahn einfach weg von diesem Karussell. Das heißt, diese Kette von dem Karussell zieht ständig an dir und zwingt dich immer wieder auf diese Kreisbahn. Genau, das wäre im Atommodell ja die Coulombkraft, die genau, das Elektron ja. In dem Fall, ja. Aber das kostet natürlich Energie. Und vor allem würdest du auch elektromagnetische Strahlung aussenden, weil du einen Dipol hättest. Weil mal ist das Elektron, wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt direkt vor dem Kern, der ist positiv, mal ist das Elektron rechts davon und dann flitzt es halt rum, dann ist es links, dann wieder rechts, dann links, dann rechts und dann hat man einen Dipol, der ständig seine Polarität wechselt. Aha. Und sowas strahlt halt Energie ab. Das funktioniert also nicht so ganz. Dann kam der nette Herr Bohr. Und das ist das Modell, das die meisten auch noch in der Schule lernen. Dass wir Moment, aber du musst noch erklären, warum funktioniert das nicht ganz? Also wenn das Energie abstrahlt, dann verliert das Elektron ja Energie. Das heißt, wenn es Energie verliert, wird es langsamer. Mhm. Und wenn es langsamer wird, dann ist die Zentripetalkraft kleiner. Also es wird in die Mitte gezogen, zum Kern hin. Und es stürzt irgendwann unweigerlich in den Kern. Also schlicht und ergreifend, wenn man sich vorstellt, wie der Mond, der sich um die Erde dreht, wenn wir dem Mond immer mehr Energie nehmen würden, also immer mehr Geschwindigkeit, der immer langsamer würde, irgendwann würde der Gravitation folgen und in den Kern, also in die Erde reinstürzen. Was, wenn ich mich nicht irre, ja sogar passiert. Der wird langsamer, aber halt nicht so, da der morgen hier vom Himmel fällt. Auf jeden Fall hat sich der Herr Bohr Gedanken darum gemacht und hat dann die Quantentheorie, die es zu der Zeit ja schon gab, allerdings noch nicht, also nicht in dem Sinne, wie wir jetzt die Schrödinger-Gleichung und ähnliches kennen, sondern halt die Idee, dass nur gewisse Pakete an Energie erlaubt sind oder ähnliches. Der hat dann gesagt, es sind in diesem Modell, das ähnlich aufgebaut ist wie ein Planetensystem, sind nur bestimmte Kreisbahnen erlaubt. Und diese Kreisbahnen, die sind strahlungsfrei. Ich meine, ja, ist. Warum? Ja, ist so. Frag nicht. Nee, wie man sieht, das ist auch noch nicht so ganz der Wahre. Wobei, ja. Ja, okay. Ja, aber hat halt gereicht, um viele Sachen zu erklären zu der Zeit dann. Wobei, du stellst das jetzt so dar, als hätte er sich einen Nachmittag hingesetzt und einfach mal gesagt, das funktioniert nicht. Der hat es ja auf mathematische Füße gestellt, ne? Ja, ja, richtig. Der hat sich vor allem nicht nur um Atome Gedanken gemacht, sondern auch um Moleküle. Mhm. Wobei man sagen muss, dass dieses Bohrsche Atommodell keine chemischen Bindungen erklären kann und ähnliches. Also es hat eine Menge Schwächen, aber hat die Natur beschrieben zumindest. Genau, erstmal, ne? Genau. Ja. Es hat erstmal ein paar Sachen mehr beschrieben als das alte Modell. Ja. Und das ist ja das, was man will. Ein paar Jahre später wurde das Bohrsche Modell noch von Sommerfeld erweitert, dann das Bohr-Sommerfeld-Modell. Der hat einfach ausgedrückt das Ganze, diese Kreisbahn noch um ein paar erlaubte elliptische Bahnen erweitert. Und dann kam das Atommodell, was heute aktuell auch immer noch das ist, woran wir glauben. Amen. Ja, Amen. Und zwar 1928 das sogenannte Orbitalmodell. So. Das Orbitalmodell, das ist ein bisschen, also das, erstaunlicherweise macht man das mittlerweile sogar in der Schule. Zumindest kriegt man die Dinger mal gezeigt im Chemieunterricht, wie so Orbitale aussehen. Orbitalmodelle, da geht man nicht mehr davon aus, dass sich die Elektronen auf Kreisbahnen um die Kerne bewegen, sondern in gewissen Gebilden, also Körpern. Ellipsoid? Kommt halt drauf an. Also es gibt zum Beispiel das S-Orbital, das ist kugelförmig, dann kommen die P-Orbitale, die sind so hantelförmig. Und halt in alle drei Raumrichtungen. Das sind halt Gebiete mit einer gewissen Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Also wir beschreiben eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Die sehen auch teilweise echt komisch aus. Kann man mal googeln, Orbitale, dann sieht man halt, wie diese einzelnen Wahrscheinlichkeitswolken für Elektronen aussehen. Jetzt könnte man fragen, wie zur Hölle ist man denn da drauf gekommen? Also wie kommt man auf diese komischen Gebilde? Das Ganze resultiert, da sind wir wieder aus der Quantenmechanik und zwar aus der Schrödinger-Gleichung. Da ist sie wieder, ja. Und zwar, weißt du, wie die daraus resultieren? Kriegst du das noch irgendwie? Ich dachte, die resultieren aus der Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines, ja, genau. Also die Überlagerung von mehreren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von den Elektronen, also aus der Wellenfunktion. Genau, ja, die sind ein Teil der Wellenfunktion. Also die Schrödinger-Gleichung an sich ist ja eine Differentialgleichung. Ja. Die ist zeitabhängig und ortsabhängig. Und das kann man separieren, indem man einen Separationsansatz nimmt. Tut aber nicht viel zur Sache. Man kann den zeitlichen Teil rausschmeißen erstmal und sich halt das Atom zu einem stationären Zustand angucken, also ohne zeitliche Entwicklung. Und wenn man das Ganze dann in Kugelkoordinaten aufschreibt, was mein Mathe-Prof übrigens meinte, lernt man doch in der Schule. Also ich habe Kugelkoordinaten nicht in der Schule gehabt. Ich weiß nicht, auf welcher Schule der war. Dann ist das Ganze noch abhängig von einem Radius und zwei Winkeln. Und das kann man auch nochmal jeweils aufspalten. Und diese einzelnen stationären Lösungen von diesen Raumgebilden, das sind die Orbitale, die wir haben. Okay, die Zuhörerzahlen fallen ins Bodenlose. Ich weiß, das ist dann der Schnarchteil Wissenschaft. Das wollte ich nur mal nachreichen. Also im Sinne, also es stimmt schon, das Bohrsche Atommodell hat auch schon mit Quantenmechanik zu tun und das Orbitalmodell ist dann halt Quantenmechanik pur. Okay, ja. Dazu. Das heißt, diese Wolken, über die wir gesprochen haben, die die sind ein bisschen wieder so, wie wir in der letzten oder vor zwei Wochen drüber gesprochen haben. So ein Elektron ist nicht zu lokalisieren, also genau. Ist fliegt nicht wie so ein Mond um die Erde rum und man kann immer sagen, ja, jetzt steht er gerade da am Zenit des Himmels quasi, genau. Sondern er ist verschmiert ums Atom rum in genau. Dieser Wolke der Möglichkeiten quasi und es gibt durchaus Orte, wo das Elektron wahrscheinlicher ist. Es gibt Orte, wo es mit Sicherheit nicht ist. Im Kern. Zum Beispiel, ja. Aber drumherum irgendwo verschmiert, da wird es sein. Genau, das ist auch ein Punkt, der am Bohrschen Atommodell, also wo es am Bohrschen Atommodell hapert. Wir hatten ja letztes Mal die Unschärferelation erklärt. Das Bohrsche Atommodell verstößt nämlich dagegen. Mhm. Wenn ich nämlich sage, das ist genau auf der Kreisbahn, dann kann ich halt nicht sagen, wie schnell es ist und so weiter. Also der Ort ist ja beim Bohrschen Atommodell definiert mit einem festen Radius und das geht nicht. Das ja. So, genug stimmt, zum Atommodell. Ja. Stimmt. Also ja, stimmt, ja, genau. Ja. Dann wüsste man, ja, ich verstehe, ja. Schön. Wenigstens ein. ja. So. Vielen Dank für die Vorlesung ja, Quantenmechanik 4. Willst du dazu noch was? Nee, das war es eigentlich. Nee, das war's. Wir wollten das ja auch nur kurz nachreichen, weil wir nicht die Zeit hatten, da einen Kommentar zuzuschreiben. Stimmt, ja. Dann kommen wir zum ersten wissenschaftlichen Thema heute, ne? Also nicht, dass deine Quantenmechanik gerade nicht ein wissenschaftliches Thema gewesen wäre. Nee. Ja, wir kommen zu meinem ersten wissenschaftlichen Thema, was ich genannt habe, Kitzeln für die Wissenschaft. Ja. Du hoffst, ja. Wir haben kein hier. Ne? Wir müssen jugendfrei bleiben. Was ehrlich? Gut, dann sparen wir uns mein erstes Thema. Kommen wir zum zweiten Thema. Da können wir direkt ganz aufhören, oder? Kommt drauf an, ich weiß nicht, was du noch mitgemacht hast. Ich versuch's nur jugendfrei, schöne Sache. Ich versuch's jugendfrei zu halten. Kitzeln für die Wissenschaft. Ich muss etwas ausholen. Das Leben als Laborratte. Das Leben als Laborratte ist hart. Schmerzen, Entbehrungen. Leben auf engstem Raum. Möchtest du das noch was aus deinem Leben? Möchtest du noch mehr aus deinem Leben erzählen, Reinhard? Nein, also genauso beschissen, wie es dir hier in meiner Arbeitsgruppe geht, geht's einer Ratte im Labor eigentlich, kann man sagen. Ne? Aber also es geht jetzt tatsächlich um echte Ratten, nicht um dich. Es geht um echte Ratten, die ein hartes Leben haben. Allerdings haben nicht alle Laborratten ein so hartes Leben. Beispielsweise nicht die Ratten im Labor von Jacques Panksepp. Jacques. Er ist Neurowissenschaftler und hat diese Forschung bereits in den späten 1990er Jahren gemacht und publiziert. Also damals, als Internet gerade so angefangen hat, oder? Naja, 2000er gab es Internet schon. Hast du nicht gesagt 90er? Späten 90er. Ach, also das Paper, auf das ich mich jetzt beziehe, ist aus dem Oktober 2000. Aber ich fand die Forschung ganz, ganz spannend und da ich nicht so viel Zeit zum Vorbereiten hatte, habe ich mich für dieses zwar nicht ganz aktuelle, aber trotzdem interessante Thema entschieden. War ja nicht alles schlecht. Nee, insbesondere diese Forschung nicht, denn den Ratten in diesem Labor von dem guten Herr Panksepp ging es extrem gut. Weil er diese Ratten beobachtet hat. Und er hat festgestellt, dass diese Ratten ein Chirpen aussenden. Und zwar ein 50 Kilohertz Chirpen. Also Chirpen? so ein Geräusch. Du meinst nicht Zirpen, oder? Nicht Zirpen, aber fast Zirpen. Ein Chirpen. Nicht, jetzt ist klar. Nicht Mensch, nicht Köter. Möter. Ne? Ich weiß nicht, Chirpen... ist tatsächlich in der Tontechnik ein bekannter Begriff, ist so eine, siehst du, da siehst du mal wieder, wie viel Profimusiker ich bin. Ein Chirpen jedenfalls. Ja. Ich glaube, ich habe gleich ein Tonbeispiel, da kannst du dir Chirpen noch etwas genauer anhören. Also ein 50 Kilohertz Chirpen, und er hat beobachtet, das passiert immer dann, oder das hört er immer dann, wenn die Ratten spielen, oder wenn sie sich gerade darauf freuen, dass sie gleich spielen werden. Also wenn sie mit einer anderen Ratte zusammen waren und begonnen. Spielen, aha, ja. Ja, da ist wirklich noch ja. Ist es Spielen. Ja. Allerdings hat er noch etwas entdeckt, wann diese Ratten das ausgesendet haben, und zwar immer dann, wenn er. Und jetzt zitiere ich, das ist nämlich ganz lustig, ich zitiere aus diesem Paper, er beschreibt es nämlich, was er gemacht hat, und jetzt wird es vielleicht so leicht nicht explicit language kommt jetzt hier so langsam rein. Prüft doch keinen Sau nach. Also ich zitiere: a playful experimenter administered manual somatosensory stimulation. Bevor du jetzt Angst bekommst, was dieser gute Mann mit den Ratten gemacht hat, er spricht vom Kitzeln. Er hat diese Ratten gekitzelt. Und deshalb glaubt er, was er da entdeckt hat, also dieses 50 Kilohertz Chirpen, ist ein Lachen, ein Ausdruck, also eine Gemütsregung, eine Emotion, und zwar ein Rachen, Lachen. Ein Lachen. Hm. Und tatsächlich stellt er fest, diese Ratten lachen deutlich mehr als bei irgendeiner anderen Aktivität, also beim Spielen oder so. Dieses Lachen war besonders beim Kitzeln. Und das hat er dann veröffentlicht, unter anderem das in einem Journal, das nennt sich Behavioral Brain Research, im Oktober 2000. Da beschreibt er übrigens auch, das finde ich sehr schön, wie Wissenschaftler ihre wissenschaftlichen Methoden so stocksteif und richtig schön mit Stock im Arsch niederschreiben. Er beschreibt nämlich die Methode, die er angewandt hat, um Ratten zu kitzeln. Ja. Ich lese dir das mal vor, und ich habe schon das Gefühl, dass hier eine gewisse Erotik in der Luft liegt, wenn ich das vorlese. Pass auf. Muss ich Angst haben? Schauen wir mal. The tickling was done with the right hand and consisted of rapid initial finger movements across the back with a focus on the neck, followed by rapidly turning the animal over on their backs, the tickling of their ventral surface, followed by release after a few seconds of stimulation. This was repeated. Du merkst. Dir ist schon klar, dass Leute das jetzt rausschneiden können und gegen dich verwenden. Ja, genau, in andere Kontexte setzen. Ja. Also man sieht so Neurowissenschaftler, die haben auch schon, die sind schon, da knistert's. Und da muss man schon ernst machen. Also, also das steht da alles, also wenn du das nochmal für dich und deine eigene Expertise nacharbeiten möchtest, du findest das alles in dem verlinkten Paper. Wäre schön. Aber jetzt mal im Ernst, jetzt können wir uns fragen, warum haben die Wissenschaftler das gemacht, warum interessiert die dieses Lachen? Der Hintergrund, oder warum sie sich das angeguckt haben, ist, sie wollten rausfinden, wie Emotionen oder so die Grundstimmung eines Individuums Entscheidungen beeinflusst, die dieses Individuum trifft. Also der Hintergrund ist quasi, oder die Annahme ist, wenn du positiv gestimmt bist, wenn du in guter Laune bist, wirst du eine Entscheidung anders treffen, vermutlich eher optimistisch, als wenn du tendenziell eher mies drauf bist oder pessimistisch. Dann wirst du eher zurückhaltend reagieren. Klingt sehr einleuchtend. Entscheidung. Um das herauszufinden, ob das gilt, auch bei Ratten gilt, hat er diese Ratten jetzt zuerst einmal trainiert. Er hat einen bestimmten Ton abgespielt und die Ratten dann so trainiert, dass sie, wenn sie diesen Ton gehört haben, die Ratten einen Hebel drücken mussten. Und wenn der Hebel gedrückt wurde, haben sie ein Stück Futter bekommen. Dann hat er sie trainiert, wenn ein anderer Ton kommt, also ein tieferer Ton, dann müssen sie sehr schnell zu einem anderen Hebel laufen, um den zu drücken. Ansonsten bekommen sie nämlich einen elektrischen Schlag. Da fällt aber jetzt raus, was ist, wenn da Ratten bei sind, die das mögen. Elektrische Schläge? Ja. Da kann ich dir noch nichts zu sagen, aber ich kann dir gleich sagen, dass es Ratten gibt, die Kitzeln mögen oder nicht so sehr mögen. Aber da kommen wir gleich drauf. Jetzt wurden diese Ratten, die trainiert wurden, in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe wurde gekitzelt und die andere Gruppe wurde nicht gekitzelt. Und dann wurden allen Ratten ein Ton vorgespielt, und zwar ein Ton, der genau zwischen dem Positiven und dem Negativen lag. Jetzt ist natürlich spannend, wie reagieren die Ratten? Wie interpretieren die dieses Geräusch? Eher positiv oder eher negativ? Und die Entdeckung, die hier gemacht wurde in dem Paper, war, dass die gekitzelten Ratten, also die fröhlich waren, in einer fröhlichen Grundstimmung, tatsächlich diesen Ton eher optimistisch interpretiert haben, und die Ratten, die nicht gekitzelt wurden, eher pessimistisch an die ganze Sache rangingen und eher den Hebel gedrückt haben, um den Stromstoß zu vermeiden. Was lernt man, oder was glauben die Wissenschaftler jetzt daraus gelernt zu haben? Zum einen haben sie daraus abgeleitet, dass gekitzelte Ratten positiv gestimmt sind, optimistisch sind. Ich finde es faszinierend, dass man Ratten überhaupt kitzeln kann. Ja, das ist tatsächlich genau gut, dass du das sagst. Das ist nämlich eine weitere Entdeckung eigentlich überhaupt. Ratten, die alleine gehalten wurden, wollten mehr gekitzelt werden als die mit anderen Ratten zusammengehalten wurden. Also dieses Kitzeln, was ja durch einen Menschen durchgeführt war, war sozusagen so eine Art soziale Kompensation. Also sie fühlten sich alleine oder vernachlässigt, und das Kitzeln durch eine menschliche Hand konnte ihnen da eine gewisse Erleichterung verschaffen quasi. Die Ratten wünschten sich dann sogar irgendwann das Kitzeln. Also wenn die Hand in dem Käfig zwar war, aber inaktiv war, dann stupsten die immer die Hand so ein bisschen an und bissen die so spielerisch. Erinnere mich irgendwie an meinen Kater. Ja, genau. Ja. Also im Grunde genommen, von Katzen kennt man halt, aber auch natürlich von kleinen Kindern oder so, die vielleicht jetzt nicht unbedingt beißen, aber zumindest ihre Möglichkeiten haben, auf sich aufmerksam zu machen, um bespielt zu werden. Das ist jetzt interessant. Kitzeln ist, ja, das muss man vielleicht noch sagen, Kitzeln oder dass man Kitzeln mag, ist eine stabile Eigenschaft des Individuums. Ist ein Temperament, wenn man so will. Es gibt Ratten, die nicht gerne gekitzelt wurden, und es gibt Ratten, die gerne gekitzelt wurden. Also das haben die Forscher auch entdeckt. Die Ratten, die nicht gerne gekitzelt wurden, sind eher ängstlich und neurotisch. Und die Ratten, die dieses Kitzeln angenommen haben und es mochten, waren insgesamt, hatten freundlicheres Gemüt und kamen besser mit Stress klar. Ich habe irgendwie jetzt so komische Bilder von Ratten in Käfigen vor Augen, die entweder so im Schatten in der Ecke. Ich habe nebenbei, ich mag Kitzeln nicht besonders. Da siehst du, wo meine Neurosen herkommen, mein neurotisches Gemüt. Weil die Wissenschaftler jetzt entdeckt haben, dass die Ratten oder dass diese Eigenschaft des Kitzeln oder Kitzelnmögens so eine stabile Eigenschaft oder so ein stabiles Temperament ist, haben die Wissenschaftler sich dann ihre eigene Spaßgesellschaft gezüchtet, quasi in 4 Generationen gezüchtet, immer von den Ratten, die das Kitzeln mögen. Und tatsächlich nach 4 Generationen hatten sie eben diese Spaßgesellschaft, die das Kitzeln durchweg mochte. Wie ging es damit weiter? Ja, sie haben tatsächlich noch eine Forschung mit dieser Rattenkolonie gemacht, die ich dir gerne oder unter anderem mit dieser Rattenkolonie gemacht, die ich dir noch gerne erzählen möchte. Sie wollten nämlich noch die Frage klären, wo Depressionen und Angststörungen im Menschen herkommen und wie die Vorgänge im Körper beeinflussen können. Es ist nämlich bekannt, also beim Menschen jetzt, dass die adulte hippocampale Neurogenese, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, das ist dieses... Das Ding. Wachsen. Da haben wir tatsächlich schon mal drüber gesprochen. Das ist die Region, wo im Gehirn Nervenzellen nachwachsen können, im Hippocampus. Ja. Also dieses Nachwachsen von diesen Gehirnzellen nennt man eben adulte, also bei Erwachsenen adulte hippocampale Neurogenese. Und es ist bekannt, dass diese Neurogenese bei Menschen, die depressiv sind, reduziert ist. Also da wächst weniger nach quasi. Mhm. Und jetzt war eben die Frage, liegt dieser niedrige Level von Neurogenesis daran, dass man depressiv ist, oder macht der niedrige Level dich depressiv? Also Henne-Ei. Genau, ja, wo kommt's her? Ja. Und jetzt haben die Wissenschaftler zumindest bei diesen Ratten schon mal gezeigt, dass diese Neurogenesis gesteigert werden konnte, also mehr Gehirnzellen nachwachsen konnten, wenn die Ratten gekitzelt wurden, also gut drauf waren. Aber nebenbei auch nur bei den Ratten, die kitzeln mochten. Wenn du diese neurotischen Nikolas-Ratten genommen hast und die gekitzelt hast, die mochten das nicht und die haben dann auch nicht damit reagiert, dass sie neue Gehirnzellen gewachsen haben. Das heißt, es gibt Leute, bei denen es grundsätzlich, wenn du nicht schon völlig mies drauf bist, hilft dir gute Laune in allen Lebenslagen und vor allem beim Wachsen von mehr Gehirnmasse. Das heißt, so als lustiger Mensch insgesamt, so ein Karnevalist oder so. Obwohl, da habe ich auch manchmal das Gefühl, das ist eher so manisch, was die machen. Ja, ah, schön. Also die Theorie des Lachens beim Ratten ist vor 10 Jahren erstmal auf große Skepsis gestoßen. Ja, das ist auch was, da würde ich als Gutachter sofort Geld draufwerfen. Ja, natürlich, müssen wir wissen. Allerdings mittlerweile schon etwas mehr akzeptiert oder zunehmend akzeptiert. Ich habe hier noch ein Video mitgebracht, weil ich dir noch zeigen wollte, wie eine Ratte gekitzelt wird. Genau, wie eine Latte Ratte gekitzelt wird. Und hier ist so ein akustischer Verstärker angeschlossen. And then one day we decided to tickle some animals. And we realized that we had to look at the sounds at a very different register than we can hear. So we obtained these transducers that are called bat detectors. That can bring very high frequencies down. Also sind halt sehr hohe Frequenzen, du würdest sie gar nicht hören. And when we did this and we listened in, und mit diesem also die benutzen halt ein technisches Gerät, um diese hohen Frequenzen hörbar zu machen, genau, damit du so hören kannst. Ja, das war mein erstes Thema, Kitzeln für die Wissenschaft. Sehr schön. Wieder was gelernt. Vielleicht. Ja, kommen wir von den Nagetieren zu Blutsaugern. mein Thema hieß ja, Thema 2, Abschied vom Dracula unter den Messgeräten. Mhm. Wie schon gesagt, es geht um Blutsauger, Messgeräte. Mir ist tatsächlich schon in meiner jüngsten Jugend ein Messgerät über den Weg gelaufen, und zwar bei meiner Mutti. Die hat nämlich Diabetes seit ihrer Jugend. Und Diabetes heißt ja, dein Körper ist nicht in der Lage, Insulin zu produzieren oder zumindest nicht im ausreichenden Maße, um den Zuckerlevel in deinem Blut von alleine zu regeln und halt auf einem ordentlichen Maß zu halten. Mhm. Das heißt, du musst deinen Blutzuckerspiegel messen und dann dementsprechend, was du halt isst oder halt an Zucker zu dir nimmst, entsprechend deinem Blutzuckerspiegel Insulin dir selber zuführen, also deinem Körper, also spritzen. So eine Spritze ist ja schon unangenehm an sich, aber den Blutzuckerspiegel zu messen ist auch schon unangenehm. Hast du das mal gemacht? Blutzuckerspiegel gemessen? Mit so einem Gerät, mit so einem Stechgerät, ja. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Also du musst, um deinen Blutzuckerspiegel zu messen momentan, brauchst du wirklich Blut, also einen Tropfen Blut. Meistens, also es gibt dafür so Stechhilfen, heißen die da? Aber die ballern dann trotzdem noch so einen Millimeter in die Haut rein. Richtig, genau. Schon noch so ein bisschen. Ja, vor allem, wenn du das an den Fingern machst, weil du vorne ja auch eine Menge Sinneszellen vor deinen Fingerspitzen hast. Und ich finde, das tut echt weh. Also und das musst du halt jedes Mal machen, bevor du Insulin spritzt. Das heißt 3 bis 4 Mal am Tag. Oh, das ist natürlich. Und das, irgendwann sind die Finger wahrscheinlich auch völlig. Richtig, es bildet sich auch Hornhaut an den Fingern, also an den Seiten, wo du einstichst und dein Gefühl in den Fingerspitzen, abgesehen davon, dass Diabetes das mit der Zeit halt kaputt macht, also deine Nerven und alles, tut das in die Finger stechen halt sein Übriges dazu. Ne? Und gerade auch bei jungen Leuten, verkauf denen mal hier, du musst dir 4 Mal täglich Blut abzapfen, um zu gucken, wie dein Blutzuckerspiegel ist. Bei jüngeren Leuten heißt jetzt Kinder, oder? Ja, genau. Gut. Also so bei Jugendlichen oder Kindern, das ist schwer. Okay, und nicht schön, ne? Genau, insgesamt nicht schön. Es gibt schon lange die Überlegungen, ob man das nicht irgendwie angenehmer lösen kann. Weil unser Blutzuckerspiegel, also den Glukosespiegel, den wir im in unserem Blut haben, der schlägt sich nicht nur im Blut nieder, sondern auch in anderen Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel Pipi. Da bin ich mir gar nicht so sicher, aber wahrscheinlich schon, ja. Ich dachte, man würde Kann sein, weiß ich nicht. Da bin ich schlecht vorbereitet. Also ich okay. Ja, was? Ja? Also ich dachte immer, ja, vielleicht ist es gar nicht so einfach. Ich dachte immer, du hast ja einen gewissen Harndrang, wenn du Zucker, wenn du Diabetes hast, oder? Das könnte sein. Und ich dachte da, der Grund wäre halt, weil der Körper verzweifelt versucht, den Zucker rauszuspülen quasi. Aber dann weißt du natürlich immer noch nicht. Ich wollte gerade sagen, du darfst das nicht verwechseln mit dem, hier machen Sie mal bitte den Becher voll, wenn du in deiner Jugend da torkelnd am Straßenrand von den Männern in Grün angehalten wurdest. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall ist es unangenehm. Das Problem... Das führt mich gedanklich gerade kurz zu meiner Musterung zurück. Ja, mich auch. Da musste ich auch Pipi in so einem Becher machen. Mittelstrahlurin, bitte. Echt? Das erinnere ich mich gar nicht mehr. Ja, doch, da war so ein Zettel Mittelstrahlurin. Das Geilste war, in der Umkleide, wo alle zusammen saßen nachher, kam jeder rein und sagte, sag mal, was zur Hölle ist denn Mittelstrahlurin? Ich hab, die gute Dame muss mir wohl gesagt haben, Mittelstrahlurin und den Becher voll machen und dann bitte hier in der, da wo ich gemacht habe, auf den Tisch stellen. Ich habe zwar gehört, auf den Tisch stellen, aber nicht auf diesen Tisch, sondern ich bin nachher mit der Probe in ihr Büro gelatscht. Und hab mir den auf ihren Schreibtisch gestellt. Sehr schön. Und diese Frau war fassungslos. Ja. Wie ob ich noch alle am Zaun hab. Ja. Wahrscheinlich deswegen gleich 2 Kategorien. Wegen Dumpfsinnigkeit. Ja. Untauglich. Ja, Musterung ist immer. Hab ich dir mal erzählt, was bei meiner passiert ist? Ich war auf der Liege gelegen, die guckte sich mein Knie an und meinte, wurden Sie mal am Knie operiert? Da habe ich gesagt, nein, wurde ich nicht. Guckte weiter. Eine halbe Minute später, sind Sie sicher? Das war super, oder? Da habe ich mir auch gedacht, so, stimmt, jetzt muss ich es sagen. Ne? Nee, war, ja, Musterung ist schlimm gewesen damals. Aber zurück zum Thema. Insulin und Blutzucker. Also sich jedes Mal Blut abzuzapfen ist halt echt unangenehm. Es wäre schön, wenn man auch irgendwie anders den Blutzuckerspiegel messen könnte, beispielsweise im Speichel. Da wird's allerdings schwer, wenn du dir gerade irgendwie so ein süßes Kaugummi reingehauen hast. Ja, okay. Im Schweiß könnte man das auch messen. Oder halt in der Tränenflüssigkeit zum Beispiel. Das Problem an der Geschichte ist, dass das ein bisschen zeitversetzt ist. Das ist aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass die Konzentration also die Glukosekonzentration zum Beispiel in deiner Tränenflüssigkeit viel, viel kleiner ist als in deinem Blut. Da müsste man also genauer messen. Genau, quasi. Man muss es viel genauer messen und da war lange, lange Zeit das Problem. Oder ist auch immer noch. Worüber ich jetzt gestolpert bin, ist ein kleiner Artikel, also jetzt nicht direkt ein Paper, das kann ich mal gucken, ob ich das dazu eventuell noch finde, ob es das gibt, sondern eine Pressemitteilung und zwar vom Max-Planck-Institut. Und zwar das, nee, entschuldige, falsche Institut, Fraunhofer-Institut. Oh je. Ist doch das gleiche. Nein, okay, entschuldige. Und dabei ist es sogar hier. Das habe ich im Nachhinein sogar erst erfahren. Das ist das Fraunhofer-Institut für mikroelektrische Schaltungen und Systeme IMS. Oh, das ist hier quer einmal über die Straße. Genau, das ist drüber. Ungefähr so 200 Meter Luftlinie. Ja, ist mir aber, wie gesagt, danach erst aufgefallen, nachdem ich diesen Artikel gefunden hatte. Und zwar haben die einen Sensor gebaut. Man kann sich jetzt vorstellen, schon einen sehr kleinen Sensor. Dieser Sensor, generell kann man erstmal sagen, man kann in der Tränenflüssigkeit den Blutzuckerspiegel messen, braucht dafür aber eine relativ aufwendige Analytik. Mhm. Und zwar, wenn man die auf eine, also wenn man so eine Schaltung aufbaut, wäre die ungefähr so ein halbes DIN A4-Blatt groß. Okay. Das heißt, man müsste sich jedes Mal irgendwie, man müsste sich einmal fest auf den Fuß hauen, anfangen zu weinen und dann so ein paar Tropfen halt auf diesen Sensor drauf machen. Und die haben das Ganze jetzt ein bisschen verkleinert. Und zwar haben die es geschafft, diesen Sensor massiv zu verkleinern. Und zwar auf eine Größe von 0,7 mal 10 Millimeter. Das heißt, so ein Stäbchen im Grunde, wie so ein kleiner, also so Reiskornmäßig. Ja, das kann man in der Tasche noch dabei haben. Genau, und dabei halt extrem dünn auch noch. Ja, nicht nur in der Tasche, die gehen weiter. Erstmal, wie funktioniert dieser Sensor? Dieser Sensor benutzt sogenannte Glukoseoxidase. Das wandelt die Glukose in deiner Tränenflüssigkeit unter anderem in Wasserstoffperoxid um. Und die Glukose ist der Zucker. Genau, Glukose ist der Zucker, okay. Ja. Und das Wasserstoffperoxid, die Konzentration davon, die kannst du messen mit einem Potentiostaten. Das ist im Grunde ein empfindliches Messgerät. Die haben es jetzt geschafft, diesen Potentiostaten auf diese 0,7 mal 10 Millimeter große Platine zu packen. Und haben das Ganze ein Nanopotentiostat genannt. Und das Interessante daran ist, also man würde jetzt sagen, okay, ja, so klein muss es auch nicht sein, ne? Wie du schon sagtest, man kann es in eine Tasche stecken, so Feuerzeuggröße wird ja reichen. Mhm. Die gehen nämlich einen Schritt weiter, die packen den Sensor direkt ins Auge. Okay. Und jetzt ist die Frage, okay, wie kommt man an die Daten ran? Wie kommt man an die Daten ran? Die haben auf diese Platine nicht nur den Nanopotentiostaten draufgepackt, nice. Sondern auch noch einen AD-Wandler und einen Funksender. Das dürfen unsere Krankenkassen nicht erfahren. Ja, ne? Dann werden wir alle zwangsverchippt. Ja, genau. Dann wird erstmal geguckt, na, hat er wieder einen Snickers gegessen? Dann kriegen wir einen Anruf mittags und Herr Remfort, heute mal keinen Schokopudding in der Mensa. Genau. Bleiben Sie mal schön beim Salat. Ja. Ja, oder die sagen gerne ein Pudding, aber dann natürlich dann Gebühren joggen, etwas hoch. Genau, oder Sport treiben. Und sie joggen zurück ins Labor. auf jeden Fall haben die das alles enorm verkleinert und auf diesen kleinen Chip gebastelt. Ja, und die haben auch auf ihrer Homepage, wenn man nach der Pressemitteilung mal ein bisschen sucht haben, die können wir auch eventuell verlinken, haben die auch so ein Bild, wo man den wirklich hier so unterm Augapfel jemandem ins Auge gesetzt hat. Die Frage ist jetzt, ist das so angenehm? Ich meine, Kontaktlinsen spürst du auch nicht mehr, wenn du sie einmal ordentlich drin sind, auch, wenn man ja. das Ganze ordentlich Ich meine, es gibt Leute, die hauen sich da Botox rein, damit die schön dick sind. Das stimmt auch. Überlegen wir uns, was für ein Potenzial das hat. Ja. Die Leute müssen sich nicht mehr stechen, Hammer, ja. sondern können halt durchgehend ihren Blutzuckerspiegel überwachen. Können wir jetzt deiner Mutti schon mal sagen, sie kann sich schon mal frei machen? Da kommt der Punkt leider nein, weil das Ganze natürlich noch so ein bisschen im Versuchsstadium ist. Aber ist halt schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Man muss sagen, die sind auch nicht die einzigen, die in die Richtung forschen, sondern es gibt. Habe ich das verpasst? Ist das eine Veröffentlichung, die du hier zitierst? Pressemitteilung. Okay. Das ist eine Pressemitteilung. Ich habe ein Paper gesucht, aber leider keins gefunden. Ja gut, ist ja kommt vielleicht noch, also vielleicht veröffentlichen, wahrscheinlich schreiben die gerade dran. Wahrscheinlich wollen sie das erstmal verkaufen. Das kann sein. Aber wenn man mal ein bisschen sucht, es gibt eine Menge Ansätze, wie man Blutzucker noch messen kann, weil Diabetes ja wirklich eine Volkskrankheit ist, gerade in den westlichen Ländern. Da gibt's die wildesten Ideen, die ich gelesen habe. oder auch Ansätze, die schon durchprobiert werden, spektroskopisch durch die Haut. Also mit einer sehr hellen Leuchtdiode oder mit einem Laser auf die Haut zu ballern und zu gucken, wie sich das Licht ändert, was halt dann durchkommt oder halt rauskommt. Aber ja. Über den Hautwiderstand, über alles Mögliche. Ich fand das sehr faszinierend. Und ich finde, das war jetzt eine Pressemitteilung, die schon so weit, also das ist ja schon fast anwendungsreif. Und das fand ich sehr interessant. Mhm. Und ich das ja von meiner Mutti her kenne, dass die Leute da wirklich drunter leiden, dass das echt unangenehm ist, habe ich gedacht, das ist zumindest mal eine Erwähnung wert. Also hochinteressant. Und ich meine, im Grunde genommen wird es natürlich zumindest technisch möglich sein, bald Sensoren für alle möglichen Körperfunktionen zu haben, die man richtig vielleicht sich einbauen lässt. Hättest du da Interesse dran? Also mal angenommen. Nein, kein Stück, nicht mal ansatzweise. Ich habe nicht mal Interesse, also ich weiß, man soll immer zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und so weiter. Ich habe nicht mal Interesse daran, meinen Hausarzt regelmäßig zu sehen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich mit meinem Motorrad zur Werkstatt fahre, wenn ich dem Mechaniker das Ding in die Hand gebe und sage, guck mal, ob was dran ist, irgendwas findet der immer. Und das stimmt, ja. Ich glaube, selbst wenn ich richtig krank wäre, würde ich es nicht wissen wollen. Mhm. Wo du halt gerade sagst, ich sehe hier gerade dein Knie. Wurde halt eigentlich mal operiert? Nein. Ich bin mir sicher. Ja, ich weiß gar nicht, ich könnte mir vorstellen, es gibt Typen von Menschen, also ich meine, wir sind potenzielle Naturwissenschaftler, eigentlich mögen wir ja Daten. Ja, ne? Eigentlich schon. Sammeln wir. Und ich muss sagen, ich bin eine Zeit lang mal sehr intensiv gejoggt. Ich wollte gerade sagen, für Sportler ist das, glaube ich, sehr interessant. Ich mochte Daten sammeln extrem. Also, hast du mal über eine Alternativkarriere bei dem einen oder anderen Geheimdienst nachgedacht? Ja, ich meine, das ist dann natürlich die nächste Konsequenz. Ne? Ja, also ein Staat könnte sich halt mal so um die Volksgesundheit sorgen, ne, oder ja, kümmern. Richtig. Also einfach mal grundsätzlich, oder ich meine, das war ja jetzt gar nicht so abwegig, eine Krankenkasse. Man könnte ja mal einfach so schmissig in den Raum werfen. Das ist doch unfair, dass alle die gleichen Gebühren zahlen, also in der Krankenkasse. Genau. Ich halte mich ja, sagen wir mal, fit. Die einen mache rauchen, Sport. Die anderen saufen. Die anderen saufen und rauchen und sind eher adipös unterwegs. Dann könnte man ja sagen, wäre doch fair, wenn die ein bisschen mehr bezahlen. Und so ein System, also aus sozialem Zwang, könnte man da natürlich irgendwie dazu kommen, dass wir zu einer Gesellschaft kommen, wo eben gesagt wird, okay, wer sich gesund ernährt, der... Ja. Ich meine, sagen wir so, die Krankenkassen hätten sicherlich ein gewisses Interesse, der Staat natürlich nicht so richtig. Ne? Jedes Jahr, was wir länger in der Rente hängen, ist ein Desaster. Das heißt, am besten arbeiten bis 67 und dann umfallen. Man kann aber schöner kalkulieren. Man kann gucken, wie gesund sind die Leute. Wann sie umfallen. Genau. Und dann das Rentenniveau oder Rentenalter angleichen. Aber da können wir, ja genau, du wirst halt einfach, du gehst nicht mehr in Rente, wenn du alt genug bist, sondern wenn du krank genug bist. Ja. Ja, genau. Ja. Dazu kommt aber auch noch, wenn du so ein Ding im Auge hast, das ist ja ein Fremdkörper und der Körper mag, wie wir auch von Implantaten her wissen, keine Fremdkörper, generell nicht. So gerne. Ja, und das heißt, das wird auf Dauer auch nicht so gut im Auge sein. Wobei es ja schon Fremdkörper oder Materialien gibt, die eher oder weniger eher angenommen werden. Ja, oder? Ja, natürlich, das gibt schon. Aber da komme ich gleich noch drauf. Ach. Ja, es passt mal. Ja, schön. Also, schönes was sagen Thema. Wir jetzt? Gehen wir jetzt positiv oder... Ich muss sagen, ich finde das generell positiv, dass auf dem Gebiet viel auch gearbeitet wird. Natürlich, und dass man da auch schon mal jetzt so langsam mal in eine Richtung geht... wo mal was rausfällt, was eventuell wirklich mal benutzt werden kann. Also ich meine, ich habe das bei meiner Mutti habe ich die Evolution dieser Messgeräte gesehen. Ich erinnere mich dran, als ich so 5, 6 Jahre alt war oder so, da saß meine Mutti mit so einem Messgerät, das war so groß wie ein Gameboy, also ein alter Gameboy, also dieser graue Klotz, hatte diese Teststreifen, hat da einen riesigen Tropfen Blut drauf machen müssen, also der wirklich sehr groß war, dann auf diesem Messgerät auf den Knopf drücken, dann irgendwie hat das 30 Sekunden runtergezählt, dann musstest du das abwischen und wenn es dann nochmal gepiept hat, oben in den Sensor reinstecken, dann hat es nochmal eine Minute gedauert und hat dir dann die den Blutzuckerwert gegeben. Mhm. Wenn das Ding mal nicht funktioniert hat, konntest du diese Teststreifen auch nehmen. Die haben sich verfärbt, also eine chemische Reaktion, und konntest dann an der Farbe, an der Farbskala gucken, wo in etwa du warst. Dahingegen ganz, ganz viele Generationen jetzt weiter. Das Messgerät, das meine Mutti jetzt hat, ist so groß wie ein USB-Stick. Mhm. Es ist tatsächlich sogar ein USB-Stick. Du kannst die Daten, die da drauf gespeichert werden, halt am Computer dann schön in eine Tabelle laden und so. Schön, ja. Es braucht zum Messen 12 Sekunden. Für den ganzen Vorgang und du brauchst nur ein Fitzelchen Blut wirklich. Also du kommst mit deinem Fitzelchen Blutstropfen halt in die Nähe des Messschreifens und siehst dann so ein, ja, wie so ein Vlies, das sich da so vollsaugt. Das Problem bei all diesen Verfahren ist ja, dass du immer nur eine punktuelle Messung hast. Ne? Also du misst dreimal, aber am Tag oder viermal oder wann auch immer du es brauchst, bevor du isst. Aber interessant wäre ja mal wirklich eine Aufzeichnung, also einfach. Du siehst eine Kurve, wo du dann siehst, jetzt wird es eng. Ne? Man kann das Ganze noch viel weiter verknüpfen. Du kannst, wenn du so einen Sensor jetzt, sagen wir mal, im Auge dauerhaft trägst, der dauerhaft deinen Blutzuckerspiegel misst, also dauerhaft das überwacht, könntest du das Ganze koppeln mit einer Insulinpumpe, ja, genau, die davon gesteuert wird. Das heißt, im Grunde könnte der diabeteskranke Mensch essen, wie, wo, was er wollte, jederzeit, ohne überhaupt sich irgendwie Gedanken machen zu müssen. Der Einzige, was man machen muss, ist zwischendurch mal die Batterien wechseln und halt eine neue Insulinampulle reinschieben. Wobei irgendwie die Vorstellung, dass so ein Computer mir Medizin verabreicht, finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Was ist denn, wenn da was schief läuft und der drückt mal die volle Ladung rein? Muss ich auch sagen, als meine Mutti jetzt letztens operiert wurde in meinem Krankenhaus, hat die halt auch Schmerzmittel bekommen und da werden solche, also es gibt im Krankenhaus, die werden auch schon lange benutzt, da spannt man so eine große Spritze ein. Und dann wird über einen gewissen Zeitraum halt die Spritze halt so langsam zu durchgedrückt. Da denkst du dir auch, ne, was ist, wenn da mal ein Kurzschluss ist, ne? Dann hast du die mal so in mit Schwung. Ja, genau, anstatt über einen Tag verteilt, mal so in einer Minute drin. Ne? Das ist so. Ja, immer dann, wenn Technik kommt. Ja, wird's. Hat man Respekt, sagen wir mal. Ja. So viel zu zum Diabetes. Ja. Ich hoffe, wir haben alle was gelernt. Was? Ja, uns gut zu ernähren. Ne? Obwohl, richtig. Ich weiß gar nicht, ob das so viel. Nee, hat. Also natürlich ist das ein erhöhtes Risiko, wenn du übergewichtig bist und so weiter und die ganze Zeit Mist isst, dann hast du natürlich erhöhtes Risiko, an Diabetes zu erkranken. Aber das kann dir auch genauso passieren, wenn du jung, sportlich und dich eigentlich gesund ernährst, halt genetisch vorbelastet, dann kann dir das auch in jungen Jahren. Gut, also einfach leben. Leben, jo. Beten, arbeiten. Ja. Oder so. Ja. okay. Dann haben wir den ersten Block mit unserem theoretischen oder textlastigen Teil hinter uns gelassen. Und wir kommen zum Experiment der Woche. Oh ja, das Experiment der Woche. Das Feuerkarussell. Oh, du hast das Feuerkarussell genannt. Ich habe das Feuerkarussell genannt. Hammer. Super, ne? Schon fast spektakulär. Ich gucke hier schon aus dem Fenster. Hast du was für mich aufgebaut? Tatsächlich habe ich jetzt, wo wir unser mobiles Aufnahmegerät haben, drüber nachgedacht, ein Experiment für draußen rauszusuchen. Allerdings aufgrund der mangelnden Vorbereitungszeit, wie wir ja schon mehrmals uns entschuldigt haben, habe ich mir gedacht, okay, nimm's doch lieber nochmal was Kleines, was man drin machen kann. Vielleicht können wir nächstes Mal draußen was anzünden oder in die Luft jagen oder so. Für heute habe ich das Feuerkarussell mitgebracht. Und zwar, du kennst... Das klingt namentlich auch schon so, als hätte ich das lieber draußen auf dem Hof angezündet. Nee, das Feuerkarussell, das kann noch ruhig hier bei dir im Büro zündeln. Wir haben ja letztes Mal auch festgestellt, die Rauchmelder hier sind nicht so flink. ich brauche ein bisschen Strom noch. Ich schiebe mal hier die Dreiersteckdose ein bisschen näher. Wenn es jetzt knistert, und, wissen wir, dass es die Bewegung... Ja, das war nur das Knacken. Das war Stroms. Ja. So, und zwar habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und heute hier hingebracht. Oh, schön, oder? Ja, toll. Also erstmal, worum geht's überhaupt? Du kennst ja das Phänomen, hatten wir ja gerade schon, Kettenkarussell. Ja. Immer wenn du dich auf einer Kreisbahn bewegst, hast du das Gefühl in deinem Initialsystem, dass du nach außen raus wirst. Ja. Genau. Das heißt, alles auf so einem aus so einem Karussell wird nach außen gedrückt. Ja. Oder in einer Kurve, man wird nach außen getragen und so weiter. Ja. Da ist jetzt die Frage, gilt das wirklich für alles? Immer? Ich setze mal meinen nicht wissenschaftlichen Hut auf und sage voller Bestimmtheit, natürlich. Natürlich. Alles. Ja. Alles fliegt nach außen. Ja, klar. Warum sollte Warum sollten Dinge, es ist ein universales Gesetz, alles, ja, fliegt, alles nach fliegt nach außen. ich habe jetzt hier mal mitgebracht eine kleine Kerze, ein Glas, einen kleinen Deckel für das Glas und das Feuerkarussell. Also da haben wir schon mal das Feuer und dann das Karussell. Das Karussell kommt in Form eines American Audio TTD für 2400. Jetzt weiß ich endlich, womit du so am Wochenende noch ein bisschen Geld dazu verdienst. Du bist DJ. Ja, nicht ganz, aber mein geliebter kleiner Bill, ich muss zugeben, Billo-Plattenspieler, weil ich mir keinen Technics leisten kann. Aber was? American Audio ist nicht so gut wie Technics? Das ist ein Technics-Nachbau. Ja, also geht's vom Namen her cooler als American Audio? Ja. Das ist ein Plattenspieler, vor dem man Angst hat. Der überfällt gerne mal andere Plattenspieler. tatsächlich muss ich ja sagen, wenn ich mir Musik kaufe und die als Tonträger wirklich zu Hause haben möchte, dann ist das eine Platte. Also wirklich Vinyl. Gut. Da gibt's auch, es gibt vor allem eine Menge kleine Bands, also tolle Bands, gibt's auch nur auf Vinyl. Die erscheinen dann bei so tollen Labels wie Genosse Vinyl oder Jellyfant. Meine Lieblingsband, also meine, ich muss, nein, ich mache keine Werbung. zum Beispiel die Band meiner Klavierlehrerin, die erscheint auch fast nur auf Vinyl. So, wir haben hier dieses, also dieser Plattenspieler verkörpert unser Karussell und jetzt habe ich dieses Teelicht genommen. Ja. Und stelle das mal auf den Plattenspieler. Ja. Der Punkt ist, wenn ich das jetzt einfach so machen würde und den Plattenspieler anmache, dann passiert Folgendes. Das Licht geht aus. Wegen dem Fahrtwind. Ja. Deshalb habe ich auch noch dieses Glas mitgebracht und den Deckel und packe das Teelicht deshalb in das Glas. In so ein Einmachglas sieht es aus, ne? Oder genau. So ein altes Marmeladenglas. Genau genommen ist das ein Keimglas. Ein was? Keimglas. Einer meiner früheren Mitbewohner war eher so bio unterwegs. Und du kannst in dieses Glas, dazu gibt's noch so einen Deckel, der Löcher hat und so einen Aufsteller. Da kannst du Keimlinge, also Körner reintun, Wasser drauf, Wasser, also dann Deckel oben drauf, Wasser wieder abschütten und dann so in die Sonne stellen und dann fangen diese Körner an zu keimen. Und diese Keime, so wie Kresse, kannst du dir dann aufs Brot tun. Das ist ein Keimglas, bitte. Keimglas klingt ja so ein bisschen wie Stück Fleisch drin vergessen, oder? Ja, genau. Das Keimglas. Es gibt Keimgläser? Ja, es gibt Keimgläser. So. Alles, was ich von den Erzählungen aus deiner WG gehört habe, hatte ich den Eindruck, die gesamte WG ist ein Keim, eine Keimumgebung. Sagen wir mal so, innerhalb des Glases waren die essbaren Keime und außerhalb waren die schädlichen. Ja, aber was heißt schädlich? Ja, komm. Wir hatten eine große WG. So, auf jeden Fall würde man ja jetzt, oder man nimmt an, du als mit deinem nicht wissenschaftlichen Hut, den du gerade auf hast, nimmst natürlich an, dass wenn ich mir diese Kerzenflamme jetzt angucke und ich diesen Teller drehe, also wie ein Karussell, dass sich die Kerzenflamme nach außen neigt. Neigt, ja, genau. Ja. So, und damit es in dem Glas halt die Luft nicht irgendwie von oben noch rauswirbelt und so weiter, macht man einen Deckel kurz oben drauf. Oh. Das heißt, die Flamme geht zwar irgendwie nach ein paar Sekunden irgendwann aus. Aber du beeilst dich jetzt. Und genau. Aber lass mich noch eine Sache sagen, weil ich weiß nicht, ob die klar geworden ist. Das Glas mit der Kerze hast du jetzt relativ nah an den Rand gestellt. Genau, ne? so wie es beim Karussell auch wäre, damit möglichst viel Kraft nach Zentripetalkraft nach außen gerichtet ist quasi. Du kannst mal ein Foto davon machen. Ja, das möchte vom Setup. Ich hoffe, warte mal, lass mich noch vorbereiten. Also vom Setup meinst du? Ja, genau. Das ist eine gute Idee. So sieht das Ganze aus. Mit dir wieder drauf. Ja, es natürlich. Gibt ganz selten Bilder von mir. So, ne? Soll ich mal eins kommen? Nee, halt vielleicht nicht. Vielleicht halten wir die Illusion. Man findet dich bei YouTube. Verdammt. Oder auch bei... Ja, ist ja, ja. Ist ja egal. So, was wolltest du denn jetzt sagen? Wo denn sonst noch? YouTube, bei YouPorn, oder? Ja, das weiß ich nicht. Da bin ich nie. So, wir machen da jetzt also einen Deckel drauf und starten dann den American Audio Plattenspieler und dann musst du mal so von der Seite schwierige gucken. Lichtverhältnisse. Okay, ja, ich habe schon überlegt, ob wir... Sollen wir ein Video aufnehmen? Oder? Ja, das... Ich versuche mal ein Video. Ich weiß nicht, ob der Effekt groß genug ist. Hätten wir Tape, hätten wir eins der Smartphones hier mit Tape dranbinden können. Das wäre mitgefahren. Oh ja, das wäre natürlich schön. Ja, das können wir nachher vielleicht nochmal probieren. Da ist Tesafilm. Wir versuchen das gleich. Ja, probieren wir gleich. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht zwangsläufig die Zuhörer 45 Minuten unsere Bastelarbeiten zumuten. So, also Deckel drauf, dann mache ich das an. Du musst von der Seite drauf gucken. Power. So, es fährt. Und die Geschwindigkeit drehen wir noch ein bisschen hoch. So, und dann. Oh. Achte mal, siehst du die Flamme? Ich glaube. Wenn du von der Seite guckst, siehst du, was passiert? Sie neigt sich nach innen. Ups. Und sehr cool hast du gerade auch noch gesehen, wenn die ausgeht, die Rauchfahne, die entsteht, ist so ein Korkenzieher. Ja, das habe ich jetzt verpasst. Also, was ich jetzt gesehen habe, ist nicht das, was ich erwartet habe. Nämlich die Flamme geht nicht etwa nach außen, sondern sie neigt sich nach innen. Das ist ja schon irgendwie so nicht gerade intuitiv, ne? Also ich hätte gedacht... Kontraintuitiv, um dieses schöne Wort nochmal zu benutzen. Ja, ich hätte auch gedacht, dass sich die Flamme nach außen neigt. Aber wenn man ein bisschen genauer drüber nachdenkt, ist das eigentlich... Also kommt man drauf, warum die sich nach innen neigt. Ich mache das Ganze nochmal an, schmeiß es nochmal hier rein. Und ich versuche nochmal ein Foto zu machen, ja. So. Und wenn er jetzt ohne diesen Deckel das laufen lässt, ja, dann ist es wirklich dann sehr unruhig? Ja, oder? Ich glaube schon. Wir können es mal probieren. Probier mal. So. Das sieht man aber auch. Ach ja, ne? doch, das geht auch. Puh, rast ja. Wie viele Umdrehungen hast du jetzt hier? Jetzt haben wir 45 plus 10, also 55. Das ist ja irre. Vor allem, ja. Die ist, wenn du hinguckst, ist die nicht nur nach innen gebeugt, sondern auch in Fahrtrichtung quasi. Ja, ne? Ja, genau. Ja, wobei ich glaube, das kommt jetzt eher durch die Verwirbelung mit der in Fahrtrichtung. Ja, aber eigentlich also, aus der gleichen Begründung wird natürlich... aber erklär erst ja, mal. Ja, wobei, ich sehe gerade, ich habe meinen... Wobei nach außen geht auch. Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wo die genau in dem Glas gerade liegt. Also der Punkt ist, warum... das ist sehr hypnotisierend irgendwie. der Punkt, warum die Flamme sich nach innen neigt, ist folgender. Wir wissen ja bei Zentrifugal- oder Zentripetalkräften, dass schwere Gegenstände eine höhere Kraft erfahren. Ja. Weil die Beschleunigung ist die gleiche. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Wenn die Beschleunigung gleich bleibt, die Masse aber größer wird, wird die Kraft größer. Okay, die darauf wirkt. Dann wissen wir seit den Gebrüdern Montgolfier, dass... warme Luft leichter ist als kalte Luft. Deshalb können Heißluftballons ja fliegen. Ja. Die Dichte ist geringer. Ja. Das heißt, in diesem Glas passiert Folgendes. Die warme Luft über der Kerzenflamme, wir haben warme Luft über der Kerzenflamme und kalte Luft unterhalb der Kerze oder halt im Rest des Glases, kann man so sagen. Und die kalte Luft wird jetzt durch die Zentrifugal- oder Petalkraft, je nachdem, wo man gerade sitzt, nach außen gedrückt. Ja. Also an den äußeren Rand des Glases. Da ist dann plötzlich kein Platz mehr für die Flamme vermutlich. Genau, ne? Genau. Und dadurch wird die Flamme halt in Richtung, also zur Drehachse hingedrückt. Die Flamme ist da, wo die warme Luft ist. Das heiße Gas, also auch im Grunde genommen die Flamme, ist halt das am wenigsten dichte Medium in diesem in dem Glas oder und wird deswegen in Richtung das ist richtig, geht echt auch nochmal in Fahrtrichtung. Drehachse. Ja gut, warum geht die noch in Fahrtrichtung? Da kann man sich ja auch erklären. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wir hätten einen VW-Bus und in diesem VW-Bus halten wir einen Luftballon, einen Helium-Luftballon. Auch, jetzt gleiche Begründung, wie du gerade gesagt hast, leichter als die Luft. Ja. Und jetzt beschleunigen wir diesen VW-Bus. Was würde passieren? Wir schwer sind, werden in den Sitz gedrückt, also nach hinten raus aus dem VW-Bus. Ja. Der Luftballon, und das kann man auch mal im Auto zu Hause durchführen, wenn man schön durchbeschleunigt, vielleicht auf Strecken, wo man es darf, wird man feststellen, dass man selbst in den Sitz gedrückt wird. Der Helium-Luftballon, der bewegt sich aber nach vorne in Richtung Fahrer oder in Richtung Frontscheibe. Eben genau aus dem Grund, weil die Luft an Bord des Autos oder des VW-Busses nach hinten, also die schwere Luft, die kalte, normale Luft nach hinten gedrückt wird auch, genauso wie unsere Körper. Ah. Und das Leichte, der Luftballon, nach vorne will, ausweicht quasi. Und genau das, glaube ich, sehen wir hier auch. Die Flamme wird nach vorne gedrückt, weil die Luft von dieser beschleunigten Bewegung des Plattenspielers nach hinten gedrückt wird. Stimmt. Das ist schon irre. Diese, also diese runde Form des Glases begünstigt das Ganze noch. Also gegen. Das ist echt cool. Also nicht gegen die Bewegung, sondern mit der Bewegungsrichtung eigentlich. Also als wüsste die Flamme, wo sie hin muss. Ja. Da entlang. Folgt mir. Ja. Ja, irre. Ja, schön. Etwas kleineres Experiment diesmal, aber ich finde aber im Grunde genommen passt dieses Experiment auch wieder wunderbar in unseren Zyklus Party-Experimente. Genau, weil vielleicht kurz warten, bis der Gastgeber auf dem Klo ist, bevor man seinen teuren Technics Plattenspieler dafür benutzt. Und vielleicht die Platte vorher runternehmen. Ja, vielleicht. um da dann eine Flamme drauf zu stellen. Macht das entweder mit Erlaubnis oder heimlich. Macht es heimlich. Oder wenn die Leute schon genug getrunken haben. Genau, ja, aber das strapaziert die Freundschaft auch. Ne? Ja. Wenn am nächsten Morgen gesagt wird, warum ist mein Technics-Plattenspieler im Arsch? Und du sagst, aber dafür haben wir was gelernt. Nee, dann sagst du, weiß ich auch nicht, irgend so ein Besoffener hat da eine Kerze draufgestellt. Ja. Genau, am besten, man kann das Ganze ja auch ohne das Glas machen, indem man einfach ein bisschen Wachs auf den Plattenteller tropft und dann die Kerze da so draufhämmert. Gut, bevor es hier noch wilder wird, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Und das haben wir uns jetzt verdient. Wer kommt zu Musik? Oh, Musik. Ach ja, das ist die du Musik, hast etwas Schönes mit. Genau, ja. Ich weigere mich ja seit geraumer Zeit. Ich vermisse auch diese Autotune. Wir gucken mal, was du heute gefunden hast. Ich habe was gefunden. Dazu möchte ich auch noch ein bisschen was erzählen. Ich muss nur mal gucken, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Da. Und zwar hören wir gleich was sehr Interessantes, und zwar hören wir das Radioactive Orchestra featuring Axel, ich weiß nicht, wie ist der, Boman? Axel Boman and the Radioactive Orchestra. Das featuring Rubidium 88. Ja, schön. und zwar hatten die Leute, also das Ganze kommt aus Schweden. Axel Boman ist auch ein bekannter schwedischer DJ, zumindest da bekannt. Hm. Arbeitet der mit American Audio? Nee, der hat mehr Geld. man muss dazu auch sagen, der macht, glaube ich, so House und so. Vielleicht, wenn man so eine Art von Musik hört, kennt man den auch. Auf jeden Fall gab es ein Projekt von der KTH, das ist die Universität in Stockholm. Okay. Die haben verschiedene radioaktive Isotope genommen. Also du kennst ja diese Nuklidkarte, ne? So eine Karte, wo man alle Zerfallsprodukte von radioaktiven Isotopen und so nachverfolgen kann, Zerfallsketten. Ja. Haben mehrere, ich glaube ein paar hundert verschiedene radioaktive Isotope genommen und das Energiespektrum von denen aufgezeichnet. Okay. Also haben die Energiespektren dieser radioaktiven Isotope genommen. Man muss sagen, wenn irgendwas radioaktiv zerfällt, sendet es Strahlung aus, radioaktive Strahlung. Und die hat, je nachdem welches Teil, also man misst eine Menge Teilchen und die haben eine gewisse Energieverteilung, diese Teilchen. Und die unterscheiden sich von Element zu Element quasi? Genau, von Isotop zu Isotop. Die haben sich hauptsächlich Gammastrahlen angeguckt, also Gammastrahler, also schnelle Photonen. Licht eigentlich. Genau, Licht im Großen und Ganzen, nur schnelles Licht. Ja. Und haben dann die Teilchen, die hohe Energien haben, repräsentieren hohe Töne. Und die Teilchen, die niedrige Energien haben, repräsentieren niedrige Töne. Okay. Die haben quasi eine Zuweisung gemacht, halt Energie gleich Tonhöhe. Die auch gar nicht so dumm ist, ne, weil ich meine, Licht sind Wellen, sagen wir mal, und Ton sind auch Wellen. Du transferierst es nur runter in den hörbaren Bereich. Ja, im Großen und Ganzen schon, genau. Wenn man sich jetzt diese verschiedene Energieverteilung der verschiedenen Isotope anguckt, klingt jedes Isotop charakteristisch. Also man kann am Klang ja dann die Energieverteilung heraushören im Grunde und hören, was es ist. Mhm. Das Ganze hat wissenschaftlich, ja, hat es einen Mehrwert? Ja, irgendwie schon, weil also die Leute, die das gemacht haben, haben gesagt, das ist interessant, weil man hören kann, was passiert. Es ist eine andere Herangehensweise. Das ist so, wenn ich jetzt gerade mal, erinnerst du dich an das Video, was wir mal gespielt haben, diese Klänge der Planeten? Genau, da musste ich auch dran denken. Das ist ja auch so ein bisschen so, also man wird so sagen, ja mein Gott, also irgendwelche Frequenzen hochtransformiert, dann kann man das hören, okay. Aber wenn man was hört, mit einem Sinn wahrnimmt, also muss glaube ich gar nicht mal hören sein, das kann sehen sein, das kann hören sein, das kann fühlen sein, aber du hast dann, wie du gerade schon sagst, eine andere Herangehensweise, du bist emotional dann irgendwie etwas mehr involviert. Ja? Ich meine, gerade bei radioaktiver Strahlung, die können wir halt nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, gar nichts. Ne? Man konnte die irgendwann mal in der Nebelkammer, waren so die ersten Sachen, die man sehen konnte, da sieht man dann Spuren und irgendwann hat die Wissenschaft es geschafft, das auch zu messen ordentlich. Das ist jetzt halt die Herangehensweise, das Ganze hörbar zu machen. Okay. Und um dem Ganzen noch einen gewissen künstlerischen Anspruch zu verleihen, haben sie sich noch diesen DJ ins Haus geholt, der ein bisschen was zusammengemixt hat von verschiedenen Isotopen. Man hört aber doch charakteristisch drauf raus, was es ist. Man kann nämlich, das verlinken wir auch noch, gibt's von der Universität zur Verfügung gestellt, so eine kleine Variante Make Your Own Music. Da kannst du aus der kompletten Nuklidkarte die Elemente raussuchen, in Slots packen und die dann wahllos halt Photonen aussenden, als zerfallen, ihren Energieverteilungen entsprechend. Und du kannst dir deinen eigenen Mix machen, deinen eigenen radioaktiven Mix quasi. Ich muss zugeben, ich habe da schon in der Sendungsvorbereitung einmal kurz draufgeklickt und mir die angeguckt. Das ist ganz lustig. Das ist echt nett. Das Ganze noch ein bisschen nett animiert und so. Und das, was wir jetzt in dem Video hören, ist natürlich was Axel Buhmann ein bisschen bearbeitet hat, auch noch, damit es zu einem Ordnung, also damit es wirklich ein Lied ergibt. Das will ich mal schwer hoffen, denn das, was ich zusammengetrümmert habe, war ein bisschen schlecht. Und ich dachte schon, das wäre das, was du als Lied zeigen wollen würdest. Die haben sogar, also die Universität hat sogar einen kleinen Contest ausgeschrieben, cool, dass man halt hier Lieder einreichen konnte und so. Ich habe ja irgendwie, ich bin jetzt gespannt, wie das klingt, was du uns mitgebracht hast. Ich würde ja irgendwie so sagen, wenn man das vernünftig, die Marketingmaschine irgendwie cool anschmeißt, hätte ich irgendwie das Gefühl, das könnte ein Hit werden, oder? Ja. Das könnte doch irgendwie, also ich würde so eine Single eventuell, also vielleicht hören wir erstmal rein. Wir sind aber auch schon eine Randgruppe, ne? Also wir würden die so oder so kaufen. Also ich finde, ich stehe in der Mitte der Gesellschaft. Ja. Sollen wir mal reinhören, oder? Ja, hau mal rein. Dann gucken wir mal, ob ich dafür Geld ausgeben würde. Ob das direkt anfängt oder ein, zwei Sekunden braucht. Ich mache einfach mal an. Mach mal an. Oh ja, genau so klingen die. Det här är lite att bryta ny mark. Och nu är jag först. Nu är det ingen annan som har gjort det här. Det finns inga regler för hur det ska bli. Forskarna på Alba Nova har ju valt ut de mest intressanta isotoperna. Oh, kolla vilket sönderfall den här har. Vi kollar hur det låter. Det är roligt att tänka att det är ett band. En orkester. Joniserande strålning har olika typer av källor, men framförallt så kommer den från atomkärnor. Vi lever i naturligt bad, kan man säga, av joniserande strålning. Det har ju aldrig egentligen funnits ett sätt att uppfatta strålningen omkring oss. Så att göra musik av den är en bild som vi faktiskt kan förstå är otroligt spännande. Ja, sehr schön. Da kann ich ja nur aufrufen, DJs dieser Welt, auf nach Fukushima, Musik machen. Ja. Ja, ich bitte dich, also wenn Radioaktivität so toll klingt, das kann doch nicht so schlimm sein, wie sie uns immer erzählen, oder? Da schreiben sich die Hits von alleine. Ja. Brandheiße Hits. Ja. Man muss dazu übrigens sagen, dieses Gelaber zwischendurch war der DJ, der erklärt hat, oder zumindest einer von der Universität, die erklärt haben, wie die das da machen. Ich glaube, das war Schwedisch. Ja, mit Sicherheit. Im Video Untertitel, glaube ich. Ne? Kann man da sich nochmal angucken. Ich war auch erstaunt. Und ich habe es vergessen. Vorher. Ja. So. Ja, da steht auf einmal mein Autotune in ganz anderen Lichte da. Ja, immer noch schlimm, aber. Genau. Ja, sehr schön. Radioaktivität macht Musik. Also, wie gesagt, so schlimm. Ich meine, Radioaktivität hat fast alle Superhelden meiner Kindheit gemacht. Ja, also, wo wären wir ohne die Radioaktivität? Ja, hallo? Spider-Man hätte es nie gegeben. Den Hulk auch? Ja, nicht. Hulk ohne, ja, fast keinen. Also, so eine gute, die gute alte Verstrahlung. Ja. Wer wollte darauf verzichten? Ja. Wir kommen zum nächsten Thema. Heute, würde ich vorschlagen. Was hast du denn da? Zum wissenschaftlichen Thema Nummer 3. Erbsenhirne für die Forschung. Ahnst du, in welche Richtung es geht? Nein, natürlich. Also wenn das jetzt kein Selbstporträt wird. Das zahlst du mir. Komm, die Vorlage ging nicht. Ja, ich dachte, so. Aber dass du es gleich auf mich münzt. Ja. Erbsenhirne für die Forschung. Was wir wirklich brauchen für die Forschung sind natürlich Hirne. Ne? Ja. Deutschland ist auf der Suche nach den besten Gehirnen für die Forschung. Und ich habe sofort, hast du mal Plants vs. Zombies gespielt? Natürlich. Ja, ich habe sofort dieses Brains. Sofort im Ohr. Wie du sicherlich weißt, haben wir ein Problem. Also wir haben viele Probleme, aber ja. bevor du jetzt los... Welches? Ja, genau. Wir haben ein Problem. Die Universität, und das haben wir heute auch wieder in der Mensa erlebt, die wird immer voller, kann man sagen. Ne? Ja. Insbesondere, was droht uns? Der doppelte Abiturjahrgang. Für den wir hier... Das ist immer der Moment, wo wir alle zusammenzucken an der Uni, wenn dieses Wort fällt. Also, beziehungsweise manche zucken zusammen, manche kleben gleich unter der Decke, wie mein Chef. Ja, ich muss dazu auch sagen, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Das wird nicht funktionieren. Das wird explodieren. Ich weiß jetzt gar nicht, was du hast. Doppelt so viele Studenten bei genauso viel Geld, die uns zur Verfügung gestellt genauso wird, viel Platz. um die zu beschulen. Was willst du denn? Da macht man einfach mal doppelt leer. Du kannst doch wohl mal ein bisschen flexibel dich zeigen, Reinhard. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich Geld dafür haben möchte. Das ist Hallo? Immer nur Geld? Ja. Also sollte doch wohl auch ein bisschen in deinem Sinne sein. Denk doch mal jemand an die Kinder. An unsere Kinder, genau. Ja. Die haben ja jetzt schon hier in Duisburg angefangen, dieses neue Hörsaalzentrum zu bauen. In Essen habe ich gesehen, bauen sie auch so einen Klotz hin. Wird nie im Leben bis zum Anfang des nächsten Semesters fertig, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so, dass die Uni nicht letztes Jahr schon auf die Kinoseele im Cinemax ausgewichen wäre, um Vorlesungen zu halten. Genau. Ich habe allerdings eine vernünftige Lösung für das Problem. Das Problem sind nicht die vielen Individuen, die kommen. Sondern? Es ist das gesamte Gelumpe, was dranhängt in meinen Augen. Arme, Beine. Ah, ich hab gerade kurz gedacht, Arme. Meint er jetzt arme Studenten? Nein, das wäre politisch nicht ganz korrekt. Ja. Leider, das wäre... Dann wäre ich ja auch nie hier gelandet. Nein, was ich meine ist tatsächlich, was wir ausbilden müssen und sollen, sind die Gehirne. Ah ja. Nicht die Arme und Beine. Stimmt. Wenn du es also schaffen würdest... Willst du den Hochschulsport streichen? Nein, ich will Studenten haben, die eigentlich nur noch... aus Gehirn bestehen. Genau, wir nehmen nur noch Gehirne an. Arme und Beine nicht mehr. Das würde uns Platz im Hörsaal... also ich meine, diese ganzen Sitze, da brauchst du eigentlich nur, weil da... Weil die Leute alle ihren Körper mitbringen. Genau. Es wäre doch viel besser, wenn wir nur die Gehirne unterrichten würden. Genauso Mensa. Könntest du gleich sparen. Oder ja, Wohnheime. Also... ein Bett brauchst du nicht mehr, wenn du nur noch ein Gehirn bist. Kennst du übrigens Captain Future? Hast du da mal geguckt? Ja. Simon Wright, das lebende Gehirn. Das war der so rumgefliegen konnte. Ja. Also hier bei, hast du auch relativ häufig auch gehabt in der Zeit, bei Turtles hast du auch hier den Superbösewicht, der hier so, der ist auch nur ein Gehirn. Ah ja, richtig. Ja. Ja. Turtles war tatsächlich, ich bin ja sehr alt, ja. Meine Turtles war nicht mehr, ging nicht mehr. Das war meine Jugend zum Teil. Das, meine war Captain Future. Immer noch behaupte ich, es gibt drei Gründe, warum ich Physik studiert habe. Nicht zwingend in der Reihenfolge. Captain Future, Peter Lustig und mein Vater. Gut. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Nee, ich glaube, es geht fast jedem Naturwissenschaftler so, dass er irgendwie so von Eltern, von irgendwelchen anderen Leuten fasziniert, die das halt gut rüberbringen konnten. Davon gibt es ja leider nicht so viele, finde ich. Mhm. Also es gibt eine Menge Leute, die versuchen, Naturwissenschaften und so zu erklären, aber nicht viele, die es gut machen. Ich möchte uns auch nicht anmaßen, dass wir das gut machen. Aber der ein oder andere Prof, den ich erlebt habe, da habe ich mir auch gedacht, so ja komm, die Vorlesung kannst du dir auch ganz sparen. Das ist didaktisch halt nicht... Wie nannte ich das? Also didaktisch unklug war. Also nein, didaktisch halt hatten es nicht alle unbedingt immer drauf. Mag auch manchmal am Stoff liegen und so, aber ich denke mal, jeder, der irgendwie in so einer Naturwissenschaft landet, hat gerne die Sendung mit der Maus zum Beispiel geguckt oder Löwenzahn zum Beispiel, sowas in die Richtung. Ist so ein bisschen, also ich meine, jeder Naturwissenschaftler, den ich kenne, mag Science Fiction. Ja, das ist so, da muss, ne? Also, dass ja, man erkennt einen Physikfachbereich auch daran, dass man in egal welches Büro man geht, man fragt nach drei Besatzungsmitgliedern der Enterprise und man bekommt sie gesagt. Oder immer wieder in irgendwelchen Vorlesungen sitzt und irgendwo wird die Zahl 42 angeschrieben und alle lachen. Ja, genau, alle. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, traurig. Ja. Und deswegen, naja. Ja. Es ist schon ein gewisser Menschenschlag, der hier landet. Ja, sehr schön gesagt, ja. Gut. Ja. Ich habe dir mal erzählt, dass ich, als ich mal Chemie gehört habe, noch ein paar Vorlesungen am Campus Essen, während meiner Diplomarbeit, mal in einer falschen Vorlesung gelandet bin, weil ich die falsche Nummer halt hatte und an den Leuten im Hörsaal erkannt habe, dass ich falsch war. Also ich habe da gesessen, hab mich umgeguckt und bin gedacht, nee, das passt nicht. Ich habe dann irgendwann den Mensch neben mir gefragt, der so halb im Anzug da saß. Das ist schon allein komisch, ne? Und fragt ihn so, sag mal, ist jetzt hier anorganische Chemie 1 oder bin ich irgendwie falsch? Also, nee, hier ist recht 1. Ich wusste es vorher schon, aber da hatte ich den Beweis, ist ja immer, ne, Theorie und dann Beweis, ich bin falsch, hab gesehen. Das Messergebnis. Genau, am Messergebnis dann gesehen, ich war im falschen Hörsaal, es war nämlich genau ein Hörsaal weiter. Dann bin ich raus, ein Hörsaal weiter gegangen, bin da rein, hab mich hingesetzt, mich umgeguckt, hab irgendwie drei Laptops gesehen, 5 Hornbrillen, so in etwa. Und dachtest, und jetzt wusste, bist du zu Hause. Genau, ja, so, hier bin ich richtig. Ja, sehr schön. Ich will das abschaffen, ich will, dass alle Hörsäle gleich aussehen, nämlich nur noch völlig egal, ob Anzüge, beziehungsweise du hast einfach keinen Körper mehr, wir machen nur noch Gehirne. Wie komme ich auf diese abstruse Idee? Ich weiß nicht. Ich habe eine Publikation gelesen und zwar unter anderem von dem Wiener Institut für molekulare Biotechnologie. Die haben mit britischen Kollegen zusammen menschliche Gehirne gezüchtet. Menschliche Gehirne. Das ist erlaubt. Hammer, ne? Ja. Im Moment erst Erbsengröße. Deswegen Erbsenhirne. Also ist das nur Hirngewebe oder ist das wirklich so, da kann man auch sagen, da ist der Teil, da ist der Teil. Sehr schön, mein junger Padawan. Das sind genau die richtigen Fragen, die du stellst. Wir sind in der Erbsengröße. Übrigens, das will ich noch eben sagen, das Paper ist in Nature erschienen, 28. August 2013. Also im Gegensatz zu meinem ersten Thema hochaktuell. Der Autor heißt Lancaster et al. Und die haben eben mit diesen menschlichen Gehirn auf Erbsengröße experimentiert. Also meine Vision, die ich habe, ist, ich habe hier ja gerade das Problem, dass ich Projektanträge schreiben muss oder Paper schreiben und ich könnte mir ja so 3-4 Gehirne hier halten, die dann für mich schreiben. Und ich kann dann Müßiggang machen eigentlich. Zugucken. Ne? Du könntest dann endlich mal lesen. Ganz viel lesen. und dich weiterbilden. Allerdings könnte ich das auch outsourcen. Ne? Ich könnte die Gehirne lesen lassen. Also dafür brauchen sie Sensoren. Okay, außerdem, außerdem müssen sie dir ja nachher noch erzählen, was. Also sind wir dem überhaupt jetzt schon nah? Ich habe ja gerade schon gesagt, wir reden über Erbsengehirne. Sind wir schon so weit, dass ich mir hier so ein Privatgehirn am Schreibtisch stellen kann? Noch nicht so ganz, sagen wir mal. Die Autoren, die diese Forschung gemacht haben, diese Erbsenhirne gezüchtet haben, die nennen ihre Züchtung selber zerebrale Organoide. Oh. Sehr geiler Name, ja, oder? Zerebrale Organoide. Also Organoide finde ich schon... Das hat ein bisschen was von... Das könnte auch ein Monster in Half-Life 2 das sein oder so. Die Rückkehr der Organoiden. Ja. Gezüchtet aus pluripotenten Stammzellen. Also pluripotent, diese, Ja, also Stammzellen, die noch nicht entschieden sind quasi, was sie werden wollen. Ja. Und dann fröhlich loswachsen quasi. Aber jetzt komme ich zurück zu der Frage, die du gerade gestellt hast. Diese Organoide, die da wachsen, haben in der Tat Ähnlichkeit mit dem ausgewachsenen Gehirn und ähneln, wenn du das so ein bisschen in Relation setzen möchtest, einem 9 Wochen alten menschlichen Fötus. Machen die das von alleine, dass sie wirklich so ein Gehirn entwickeln oder ja, steuern die das irgendwie? Dass nee, sie genau. Lass mich diesen Gedanken noch eben abschließen. Du siehst nicht nur differenzierte Zelltypen dann in dem Gehirn, sondern also Neuronen und Gliazellen, sondern du siehst auch die Struktur oder diese biologische Anordnung, die du in einem ausgewachsenen Gehirn erwarten würdest, nämlich diese anatomische Dreiteilung: Stammhirn, Zwischenhirn, Großhirn. Die entwickelt sich da also schon. Genau. Wie war deine Frage? Du hattest gerade irgendwie, ich bin ein bisschen... Die Frage war, ob sich da wirklich, also wirklich Gehirne entwickeln oder nur Zellhaufen? Du hattest, glaube ich, gefragt, ob die... Und machen die das von alleine, genau, oder ja, steuern ja, die das? Also tatsächlich sprechen wir hier von einer Selbstorganisation. Also die nehmen diese das heißt, Zellen... Das heißt, die haben im Grunde nichts gemacht. Also sagen wir einfach so, was die machen, ist, sie bieten denen so eine gelatinöse Matrix an, in der die Zellen wachsen können, und die bieten halt die Wachstumsfaktoren an, die die Zellen brauchen, also die richtige Temperatur, Nährstoffe, aber ansonsten nichts. Krass. Also und diese Zellen wissen also schon, differenzieren sich so, wie sie es müssen, und wissen, an welche Position sie... Mit wie vielen Zellen starten die so? Stand das da? Das habe ich jetzt nicht rausgeschrieben. Also muss das schon so ein kritischer Zellhaufen sein, dass halt mehrere... Also da gute sind Frage. Irgendwie... Kann ich dir gerade nicht beantworten, womit die starten. Müssen wir nochmal nachlesen. Oder wir verlinken ja auch das Paper, und dann kann man nochmal nachgucken, ob da was steht, wie viel. Also die werden sicherlich mit einer gewissen Anzahl gestartet sein. Aber ich kann dir leider jetzt im Moment nicht sagen, wie genau. Womit. Ja, genau. Jetzt kann man sich fragen, was da wissenschaftlich bei rausspringt. Also ist natürlich ganz interessant, irgendwie da schon mal was wachsen zu lassen, so Erbsenhirn. Aber man kann sich natürlich fragen, lernt man daraus auch was? Und warum nur Erbsen groß? Warum nicht größer? Ja, das kann ich dir, glaube ich, nicht beantworten. Man würde erwarten, normalerweise, man wächst weiter. Ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht sind da auch gewisse Grenzen gesetzt. Also ich weiß nicht, ob man, wenn man einmal loslegt, ob man vielleicht wachsen darf. Vielleicht ist das genau wie bei dem Ding mit dem Burger. Jetzt wieder, ne? Vielleicht hast du irgendwann eine kritische... Gehirnburger. Also, ja, genau, lecker Gehirnburger. Jetzt sehe ich vor mir, und ich habe gestern noch mit meinem Nachbarn Burger gegessen. Jetzt habe ich wirklich so ein leckeres Burger Patty da drauf, kleines Gehirn und Brains. Genau, das sind die Zombies wieder, Brian. Wo wollte ich denn jetzt hin überhaupt? Burger, ich kann nur noch an Burger denken. Ja. Ach genau, wir hatten ja diese Burger aus dem künstlichen Fleisch, die ist ja auch aus Stammzellen gewachsen ist. ne? Ja. Vielleicht ist das ähnlich, dass du ab einer gewissen Größe, also ab einer kritischen Masse sozusagen, halt auch Adern und ähnliches brauchst, die sich halt nicht mehr selber, also daraus jetzt so bilden und so weiter. Ach so, ja, das könnte sein, da könntest du recht haben. Ja, das ist ähnlich wie bei den Muskelfasern, dass du irgendwann, um halt noch alle Zellen zu versorgen, halt solche Strukturen brauchst, die halt dann nicht von alleine so aus dem Stammzellenhaufen wachsen. Aber davon mal abgesehen, könnte ich mir vorstellen, dass die Judikative gewisse Grenzen gesetzt hat. Ja. Komm, welches Land? Ja, Österreich und das britische Empire. Ja. Also ich glaube, jetzt mal abgesehen, also ich glaube nicht, dass du in Europa lustig anfangen darfst, Gehirne so groß zu wachsen, wie du lustig bist. Also ich glaube, da gibt's gewisse Grenzen. Wahrscheinlich. Und wie ich hinzufügen möchte, zu Recht. Ja. Also, aber nochmal darauf zurückzukommen. Lernen wir da was raus oder lernen die Wissenschaftler in Wien da etwas raus? Zum einen, und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, sie lernen schon mal daraus, dass diese Selbstorganisation funktioniert, also dass diese Zellen in der Lage sind, sich selbst anzuordnen im Raum und genau diese Zellregionen ausfindig zu machen oder auszubilden. Die Differenzierung dieser Region geschieht also innerhalb des entstehenden Zellverbands und das machen eben diese Neuronen oder die Gliazellen mit sich selbst aus oder unter sich aus. Das ist natürlich schon mal hochinteressant, das zu erforschen, wie sowas funktioniert. Das heißt, diese Organoide sind also schon mal so ein gutes Modell, mit dem man arbeiten kann, um genau diese Entwicklungsschritte, wie entwickelt sich das menschliche Gehirn, warum bildet sich das so aus, zu untersuchen, eben unter entwicklungsbiologischer entwicklungsbiologischen Gesichtspunkt quasi. Mhm. Aber was auch untersucht werden soll und was die Forscher dort schon machen, ist die Ursache von neuronalen Krankheiten zu erforschen. Ah, ja. Das ist halt schwierig, das an Menschenhirn in situ zu machen. Also du kannst halt schlecht so, immer wenn mal so einer vorbeiläuft, wo du das Gefühl hast, okay, der ist jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, machst du mal offen, guckst mal rein. Da hat man gerade so Österreich-Deutschland, da ist man geschichtlich vorbelastet. Da geht das nicht. Nee, das geht auch generell nicht. Nein, also, geht nicht. Und Mäusehirne verhält sich anders? Oder? Ist doch zu unterschiedlich. Also ja. um da wirklich was neuronale Krankheiten, auch wenn wir gerade gelernt haben, dass Mäuse durchaus in der Lage sind, Kitzeln gut zu finden, da erreichen wir dann doch gewisse Grenzen. Aber diese Modellgehirne, diese Erbsengehirne sind halt interessant, um da mal Forschung dran zu machen, um gewisse Krankheiten zu erforschen. Und die Forscher haben sich da auch eine Sache schon mal angeguckt, Mikrocephalie. Das ist so eine Krankheit wohl, wo das Gehirn, ich sag's jetzt mal etwas methodisch inkorrekt, kleinwüchsig bleibt. Da gibt's wohl, also bei dieser Krankheit hast du wohl den Funktionsverlust eines Proteins, was dazu führt, dass eben diese Gehirne klein bleiben. Um also zu verstehen, was genau bei der Gehirnentwicklung dann schiefläuft, haben Wiener Forscher Hautzellen von einem Patienten entnommen, der eben unter dieser Krankheit leidet und haben dann einen genetischen Trick angewandt, um die Zellen, die sie entnommen haben, eben wieder in diesen pluripotenten Zustand zurückzuführen. Und das Wort pluripotent. Ist nicht schlecht, ne? Ja. Könnte auch in einem Lebenslauf von einem Pornostar stehen. Pluripotente ja. Organoiden. Also wenn wir mal irgendwann einen Film drehen, möchte ich bitte pluripotent. Die Rückkehr der pluripotenten Organiden. Ja. Vielleicht sollten wir den Podcast umnennen. Ja. Die pluripotenten Organiden. Also finde ich nicht. Ja. Könnte ich mich mit anfreunden. Ja, das könnte ein Spin-off werden. Ja, genau. Da machen wir dann aber nur noch Pre-Shows. So. Ja. Die pluripotenten Organiden in Luke, ich bin dein Vater. Ja, immer so ein Minütchen. Gut, also die haben diese Zellen, die sie entnommen haben, wieder in diesen pluripotenten Zustand überführt und haben dann mit diesen Stammzellen sich angeguckt, wie sich die Hirnareale entwickeln. Und konnten dann tatsächlich feststellen, dass oder wofür dieses Protein oder das Fehlen dieses Proteins tatsächlich dazu führt, dass die Teilungsfähigkeit dieser Nervenzellen Vorläufer gestört wird und dass diese Neuronen viel zu früh differenzieren, also anfangen spezielle Aufgaben zu entwickeln und dadurch insgesamt das Gehirn kleiner bleibt. Das hilft jetzt dem Kranken erstmal noch nicht, aber wir haben zumindest verstanden, wie es zu dieser Mikrozephalie kommt. Also mit anderen Worten, man hat kleine Modelle, an denen man mal was testen kann. Genau, ja, Gehirnmodelle. Also und das ist natürlich schon interessant, Modellsysteme. Das stimmt. Also Patent? Kann man auf sowas ein Patent anmelden? Das ist ja dann schon wieder so Genetik, Bio, da wird's sehr eng mit dem Patent. Da wird's eng, zum Glück eng, ne? Ja, der hat allerdings zum Glück. Also wobei ich glaube, du kannst auf gewisse wissenschaftliche Experimente oder Durchführung kannst du, glaube ich, Patente anmelden. Wobei, die sind natürlich auch verhältnismäßig leicht zu umgehen. Dann benutzt du eine andere Matrix. Ja. Ich muss auch sagen, wenn man da irgendwie so an so eine Probenschachtel denkt oder sowas kommerzialisieren, denke ich direkt irgendwie an so eine, wie so eine Pillenschachtel, wo so 10 so erbsengroße Gehirne drin hast. Ja, klar. So, reich mir mal die 10er-Packung Gehirne rüber. Brauch mal 10 Standardgehirne. Ja, ja. Ja, das ist auch noch eine schöne Sache. Man kann sowas wie ein Standardgehirn dabei haben, ne? Also genau, du könntest dann die Auswirkungen von verschiedenen Medikamenten oder ähnlichem, oder diese komische Musik, die du uns hier gerade serviert hast, kann man mal gucken, wie sich dann so ein Gehirn entwickelt. Ja, auf jeden Fall ein schönes Thema. Ja, ich Modellgehirn. Ne? Kommen wir ohne Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar ist ja auch ein gewisses, weil da geht es jetzt ums kollektive Gehirn. Ja, die Borgs, ne? Genau, Borg auf Probe. Borg sind diese sympathischen Leute in diesen, wobei unseren Zuhörern muss ich nie erzählen, was ein Borg ist. Eigentlich nicht, nee. Die in den Kuben durch den Weltraum flitzen. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite es war. Da wurde eine Forschergruppe bzw. ein Forscher erwähnt, der zwei interessante Sachen gemacht hat. Auf eine wurde ein bisschen näher eingegangen, eine wurde am Rand erwähnt. Erstmal möchte ich sagen, wer es war. Es war John A. Ich weiß nicht mehr, wofür das. Das A habe ich mir nie aufgeschrieben. John A. Rogers. Der gute Herr kommt aus, wo stand es, da, ja, der ist an vielen Universitäten unterwegs, unter anderem in Illinois, also aus den USA. Und der hat zusammen mit anderen Gruppen und mit einer Menge anderer Forscher, das ist übrigens das Paper, das ich gleich erwähne, das ich bis jetzt gesehen habe, das die meisten Autoren hatte, die hier, abgesehen von so einem CERN-Ding oder so. Und zwar hat der, kurz im Nebensatz einmal erwähnt, Schaltkreise gebaut, die du auf deine Haut auftragen kannst. Du kennst das vielleicht noch aus deiner Jugend. Tattoos? Abziehtattoos. Genau, Abziehtattoos, die in diesen Kaugummis drin waren. Ja. Und tatsächlich hat der in einem seiner Paper, fand ich auch sehr sympathisch, so ein Abziehtattoo genommen, da auf die Rückseite so einen Schaltkreis gemacht. Und das Ding konntest du halt anfeuchten, die auf die Haut drücken, abziehen, hast dann nur dieses Tattoo gesehen und darunter war ein Schaltkreis. Ah, ja, cool. Hat schon so was Spionmäßiges, ja, ein bisschen. Ne? Und war halt auch, du konntest halt das mit der Haut verformen und das hat das Ganze mitgemacht, ohne zu reißen und so weiter. Hm. Also ich habe hier eigentlich überall Schaltkreise. das aber nur am Rande erwähnt. Worum es eigentlich geht, ist das zweite Paper, das er rausgebracht hat danach. Und zwar ich nenne jetzt mal ihn, er steht ganz hinten, John A. Rogers. Und ich nenne den, der ganz vorne steht. Weil das wahrscheinlich der ist. Der die Arbeit gemacht hat. Ja, genau. Das ist Suk-Won Hwang. Ach, guck, ja. Ja. gefolgt von Hu Tao und so weiter und so weiter. Insgesamt stehen auf diesem Paper 22 Leute. Okay, das finde ich erstaunlich. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, so ein Implantat, das man hat, wie zum Beispiel im Auge, was wir vorhin zum Blutzucker messen hatten. Die Frage ist, wie gut der Körper das aufnimmt oder ob der das irgendwann einkapselt, abstößt oder sonstiges. Die Herren hier, also vor allem dieser Herr Rogers ganz vorneweg, haben sich darauf spezialisiert, bioverträgliche Schaltkreise zu machen. Und zwar Schaltkreise, die man implantieren kann. Okay. Das kann man schon lange, keine Frage, ne? Allerdings, wie gesagt, eventuell hast du ja einen Schaltkreis, den du implantierst. Du möchtest was messen oder ähnliches oder irgendwas behandeln und danach brauchst du nicht mehr. Das heißt, du musst wieder aufschneiden, das ganze Zeug wieder rausholen und wieder zunähen. Die haben sich Gedanken darum gemacht, kann man das ändern? Und ja, kann man. Die haben angefangen, Schaltkreise aufzubauen aus Materialien, die der Körper selbst abbauen kann. Hm. Das heißt, die haben jetzt als Beispiel in diesem Paper einen Schaltkreis gebaut aus porösem Silizium und Magnesium und haben das aufgebracht auf Seidenfäden. Okay. Von Seidenwürm-Kokons, also auf ganz normale Seide, extrem dünn. Und haben diese Seide auf ihrer Kristallstrukturebene verändert. Und je nachdem, wie sie sie chemisch behandelt haben, haben sie es geschafft, die so zu verändern, dass die sich nach einer festgelegten gewissen Zeit in gewissen biologischen Flüssigkeiten, wie Blut, Tränenflüssigkeit, Wasser oder was auch immer, halt auflöst. Mhm. Und zwar komplett. Und zwar konnten die da Zeiten einstellen von einigen Sekunden bis hin zu Jahren. Oh, das ist natürlich mal ziemlich... Das ist schon nicht übel, ne? Ja. Und diese Schaltkreise, die die gemacht haben, also diese Folien, die man implantieren kann, kann man, je nachdem wie man sie designt, nicht nur so einstellen, dass sie sich nach einer gewissen Zeit auflösen, sondern man kann es auch so einstellen, dass sie sich durch eine gewisse Anregung auflösen. Wie zum Beispiel, also man kann sich mehrere Sachen vorstellen, wie, also das haben sie noch nicht gemacht, aber prinzipiell ist es möglich. Gezielte Auflösung durch Hitze, die man einbringt, geänderten pH-Wert, Strahlung oder ähnliches. Das ist wie gesagt Theorie, das haben sie noch nicht gemacht, aber wäre prinzipiell möglich. Die Frage ist jetzt, warum braucht man das? Beziehungsweise, was ist daran toll? Ich meine, man kann ja auch sagen, wenn du jetzt so ein Implantat hast, dann holt man es nachher halt wieder raus. Aber es ist natürlich schöner, wenn es sich von alleine komplett auflöst, wenn der Körper es abbaut. Ich meine, man hat dann zwar das Magnesium, das Silizium im Körper, aber die Mengen sind geringer als das, was man an Strahlung zum Beispiel abkriegt, wenn man eine Banane isst. Also es ist unterhalb der Grenzwerte alles. Okay, ja. Die interessante Sache ist jetzt die haben in ihrem Paper eine Maus genommen, die Maus aufgeschnitten, was implantiert, einen Schaltkreis wieder zugenäht und dieser Schaltkreis, den haben die dafür benutzt, um die Wunde von innen quasi, also diese Stelle gezielt zu heizen. Ja, nee, jetzt nicht die Maus gekocht, sondern halt gezielt warm zu machen, um halt antibakteriell, also Mikroorganismen damit abzutöten. Ach. Und tatsächlich war die Wundheilung war auf jeden Fall messbar besser als ohne. Hm. Und das Schöne ist, danach löst sich dieser Schaltkreis. Du brauchst halt nicht, wird genau. Halt keinen Sinn machen, eine Wunde zu heilen, ja, die du nachher wieder offen machst. Richtig, ne? Richtig. Und man kann sich jetzt verschiedene Sachen vorstellen. Wenn man Patienten hat, die, sagen wir mal, Implantate brauchen oder irgendwas, was Medikamente dosiert, halt Schaltkreise oder Herzfunktion nach einer OP überwachen, kann man halt auf Zeit mit einpflanzen. Mhm. Also man könnte quasi so einen kleinen Sender, wenn man jetzt irgendwas am Herz gemacht bekommt, einen Sensor direkt mit ans Herz dran klatschen einfach, zunähen und von außen per Funk überwachen. Und nach so einer üblichen Heilzeit von 2-3 Monaten wird er sich halt wieder auflösen. Oder man könnte ihn dann gezielt mit einmal kurzer Bestrahlung, mit radioaktiver Strahlung könnte man ihn anregen, dass er sich auflöst. Ja. Und wo kommt der Strom her aus diesem Schaltkreis? Also irgendwie muss er ja mit Energie versorgt werden, oder? Ja, jetzt hast du mich erwischt, weiß ich nicht. Weil das ist natürlich, ich meine, okay, dass die Schaltkreise sich auflösen können, kann ich verstehen, aber irgendwo muss ja die Energie eigentlich... Okay, Energie kannst du ja per Funk von außen einkoppeln. Also könnte man, solange das Ding ja, wenn das nicht immer halt aktiv sein soll, sondern... ist denkbar, ja. Genau, könnte man so... Induktiv. Induktiv quasi einkoppeln. Finde ich sehr interessant, dass das geht. Es gibt dazu auch, dass wenn ich den Artikel, wo ich das gelesen habe, nochmal finde, können wir das natürlich verlinken. Ansonsten muss man den Namen einfach mal googeln. Da gibt's Videos, wo der mal so eine Folie, die halt bedampft, also ich weiß, bedampft ist es nicht, aber die halt mit Silizium beschichtet ist und da mit Magnesium Schaltkreise drauf sind. Ich weiß gar nicht, was, Magnesium oder Mangan? Verdammt. eins von beiden. Wo dieses Ding sich wirklich in Wasser auflöst. Also er hat es in der Hand, sprüht Wasser dagegen und man sieht, wie sich das Ding komplett in nichts zersetzt. Mhm. Sehr interessant. Das ist natürlich die positive Seite der Geschichte. Fällt dir spontan was Negatives ein, was da eventuell... Gut, aber das hast du eigentlich gerade schon gesagt. Ich würde natürlich immer denken, dass solche Reaktionsprodukte potenziell gefährlich sein können, die da im Körper entstehen. Aber du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie so recht. Nö, also das ist komplett unbedenklich. Da, da passiert nichts. Ich dachte eigentlich eher an Vater Staat. Ach so, da sind wir. Ja, da, in der Ecke sind wir, richtig. Das, der Pofalla hat auch gesagt, ist alles, hat sich, ist erledigt mit Überwachung, oder? Haben wir doch nichts mehr? Ach so, ja, ja, okay. Oder dann, hast du da in die Richtung gar nicht gedacht? Ja, nein, natürlich. Ja, doch, ich habe genau in diese Richtung gedacht. Und zwar ist das Problem jetzt halt, wenn du sowas halt implantierst jemandem, kannst du ihn komplett überwachen, ohne dass er es merkt oder ohne dass er das irgendwie ändern kann. Also du hast halt diesen Chip, der implantiert ist und er ist eher eventuell nachweisbar, aber der könnte halt auch plötzlich weg sein, ne? Also so Überwachung auf Zeit. Na gut, aber also du hast ja zumindest rein musst er ja erstmal. Also du hättest halt schon erstmal schon mal du wirst nachts nach einer Party wach und hast auf einmal eine Narbe links. Ist dir das noch nie passiert? ja, aber also dir. Bei einer Operation wird dir jetzt gesagt, okay, okay, ja, da kann's natürlich passieren, ist weg, ja. Oder ähnliches. Im Großen und Ganzen hat es natürlich eine Menge positive Sachen. Also gerade Implantate, die nur für eine gewisse Zeit wirklich im Körper bleiben müssen und nicht länger, da denke ich, ist das wirklich ein großer Fortschritt. Ja, also da sollten wir optimistisch an die Sache rangehen. Ich denke, das... nee, hochinteressant. Also da ist natürlich interessant, ja. Schaltkreise die sich auflösen. Die sich selber auflösen. Also irgendwie diese, wenn er operiert wird, gibt es ja auch diese Fäden, die sich selber auflösen. Ja. Irgendwie hätte man viel früher irgendwie auf die Idee kommen können, Implantate zu machen, die sich auflösen. Ich meine, im Grunde ist das auch was du essen kannst, ne? Also, die muss ja nicht mal implantieren. Je nachdem, wo die hin sollen, könntest du die halt auch komplett bioverträglich einfach schlucken, dass die sich irgendwie dann im Magen-Darm-Trakt entfalten und da tun, was sie sollen. Ja, schön. Weniger Operationen. Dafür bin ich sowieso. Ja, das auf jeden Fall. dann nähern wir uns langsam dem Ende der Sendung. Ja? Echt? Jetzt schon? Ja, wir bleiben mal unter 2 Stunden. Das ist doch schön. Echt? Wie viel fehlt denn noch? 9 Minuten, 8 Minuten. Ich glaube, kriegen wir noch voll. ja, du bist mit dem Thema fertig. Ich bin mit dem Thema durch. War auch im Großen und Ganzen wollte ich einfach nur die sich selbst auflösenden Schaltkreise euch näher, also dir näher bringen. Uns allen. Ist halt dann, wenn man diesen Sensor, wie gesagt, das, was man am Anfang hatte, so ein Sensor, den man nicht durchgehend im Auge haben möchte, der kann sich halt dann mit der Zeit auch auflösen und dann einfach mal neu eingepflanzt werden, anstatt raus, rein und so weiter. Ja. Sehr schön, ja. Es gibt Hoffnung. Zumindest. Es gibt immer Hoffnung. In der Wissenschaft gibt es immer Hoffnung. Ich habe... nachdem wir jetzt in die Zukunft geschaut haben, bin ich noch einmal rückwärts gewandt, kurz vor dem Ende der Sendung. Entschuldigung, das Paper dazu verlinken war. Ja. Ich habe mir Gedanken gemacht. Das passiert ja nicht häufig. über Piraten. Über Piraten? Ja. Hast du mit deinem Sohn gespielt? Und nein, oder? Ich bin einfach so auf die Frage gekommen, warum haben Piraten eigentlich eine Augenklappe? Boah, da könnte man jetzt anfangen, Theorien aufzustellen, oder? Ja, was würdest du denn so sagen? Warum hat... Also man würde ja schon mal entweder Piraten schielen von Natur aus. Genau. Das wäre Nummer eins. Das sieht halt scheiße aus. Genau. Und deswegen... Ja, außerdem, man kann das ja abtrainieren. Ne? Man kriegt ja auch hier so... Stimmt. Dafür entweder das. Sehr schön, ja. Oder, also durch übermäßigen Rumkonsum. Piraten schielen durch übermäßigen Rumkonsum. Oder mit dem zweiten sieht man besser. Ja, aber dann wäre halt die Frage, warum nehmen sie sich eins weg, ne? Ja, stimmt. Oder das Auge ist halt irgendwie kaputt entstellt. Mhm. Vom Schwertfisch. Ich muss sagen, da war ich jetzt immer von ausgegangen. Ich dachte so, aus irgendwelchen Grund haben Piraten immer ein kaputtes Auge und wollen das nicht so zeigen. Oder zum Zielen. Ah, auch schön, ja. Zum Zielen, ja. Es gibt einen Wissenschaftler, Jim Sheedy, ein Doktor, der Vision Science. Vision Science? Wo kann man bitte Vision Science? Er ist sogar Director of the Vision Performance Institute at Oregon's Pacific University. Also der sitzt im Kino an der Kasse, oder? Wie wird man das denn übersetzen? Vision Science ist... Sehen darstellen. Sehwissenschaftler. War da auch immer. Der hat in einem Interview mit dem Wall Street Journal die Vermutung geäußert, dass, also er hat es erstmal auf eine wissenschaftliche Beobachtung gestellt, das Auge, wenn es belichtet wurde, oder sagen wir, das Auge hat die Fähigkeit, sich relativ schnell an Helligkeit zu gewöhnen. Also wenn du morgens wach wirst und dein Auge hat die ganze Zeit Dunkelheit gesehen und das Licht geht an, bist du erstmal geblendet, aber in wenigen Minuten siehst du. Kennt man ja, wenn man in den Tunnel fährt und so. Ja, da ist es genau anders. Wenn du in den Tunnel reinfährst, ja, dann halt raus. Dann hast du nämlich ein Problem. Wenn du an helles Licht gewöhnt bist und du gehst in absolute Dunkelheit, was natürlich jetzt in einem Tunnel nicht passieren sollte, dann siehst du erstmal wenig. Dann siehst du erstmal wenig und tatsächlich relativ lange wenig. Wenn du wirklich an Helligkeit gewöhnt bist und du gehst in nahezu absolute Dunkelheit, brauchst du 25 Minuten, um dich zu gewöhnen. Weil diese Rezeptoren, deine Lichtrezeptoren eben brauchen, um von diesem hohen Reiz wieder runterzukommen. Genau, ja. Runterzukommen wieder auf das niedrige Niveau. Das ist ähnlich wie dieses Spektrometer, das mal ein Gastwissenschaftler anstatt 10 Millisekunden 10 Sekunden belichtet hat und das ein halbes Jahr danach noch einen Dunkelstrom von jenseits der Messskala hatte. Ne? Ja, das regeneriert sich dummerweise nicht. Ja. Während dein Auge eine gewisse, also wenn es nicht überbelichtet, eine gewisse Möglichkeit hat zum Regenerieren. Und das dauert relativ lange. Und deswegen gibt es historische Veröffentlichungen, die sie sich da überlegt haben, dass der Grund ist, warum Piraten eine Augenklappe haben. Denn die hatten das Problem, sie mussten relativ häufig aus heller Umgebung in dunkle Umgebung. Also wenn du auf Deck dieses Schiffes bist, ist es halt mitten am Meer extrem hell. Ja. Und dass wenig Beleuchtung gab damals, im Bauch eines Schiffes extrem dunkel ist. Ich meine, du kannst da mit Feuer hantieren, aber das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, so Holzschiffen ist das dann. Da war es also verhältnismäßig dunkel. Das würde jetzt noch gehen, wenn du Zeit hast, aber wenn du gerade ein Schiff enterst und du es etwas eilig hast, dich wieder zu adaptieren, damit du unter Deck gehen kannst, um da Brand zu schatzen oder dich Schätze zu klauen. Oder was will man sonst? Was man auch immer so im Bauch eines Schiffes machen möchte, dann hast du eben nicht die Zeit zu sagen, Spielstopp, 20 Minuten warten, bis ich wieder sehen kann und dann fechten wir hier einen aus, sondern da muss es ziemlich zügig gehen. Ja. Deswegen ist die Überlegung, für die es natürlich jetzt keine First-Person-Zeugen gibt aus der Geschichte, aber die Überlegung, dass... auch keine Dokumente? Nee, keine Dokumente, wo einer geschrieben hat, lieber Piratenzögling, lieber Piratenpadawan. Das Handbuch für Piraten. Ja. Was es tatsächlich gibt, ist zum Beispiel eine FAA, das ist, glaube ich, die Vereinigung der Piloten oder so. Da gibt es so eine Empfehlung, dass Piloten, wenn sie Nachtflüge machen und dann ist im Cockpit Rotlicht, dann bleiben diese Rezeptoren auf niedrigem Niveau. Dass wenn du dann mal mit einer Taschenlampe leuchten musst und etwas dir genauer angucken musst, dass du dann ein Auge abdecken sollst, damit du deine Nachtadaption quasi nicht verlierst. Das gibt es also in zeitgenössischen oder in aktuellen Veröffentlichungen. Aber von Piraten findet man das nicht. Deswegen ist es eigentlich nur eine Vermutung und man wird es nicht nachvollziehen können, aber es klingt relativ plausibel. Ja, klingt extrem plausibel, muss also falsch sein. Ich habe in dem Zusammenhang eine Folge der Mythbuster gefunden von 2007 und die haben sich genau mit diesem Thema beschäftigt, haben das mal ausprobiert und kamen dann zu einem Ergebnis, also sie haben es nicht bestätigt, weil es gibt ja nur keine Zeugen und du kannst es nicht ultimativ bestätigen, aber sie haben es als plausibel eingestuft. Oh. Also, wir wissen oder wir ahnen, und es wird keiner zumindest anzweifeln können, das kann er schon, aber wir wissen es besser, Augenklappen waren dafür da, damit man schnell unter Deck gehen kann. Um andere Leute aufzuschlitzen. Genau. Sehr schön. Also, habt ihr vor, in näherer Zukunft mal in eurem Keller was aufzuschlitzen? Augenklappe nicht vergessen. Oder keine Taschenlampe dabei. Genau. Sehr schön. Das war im Grunde genommen das letzte Thema. Interessant. Und wir kommen zum Ende der Folge. Der Sendung. Ja, aber stand hier nicht noch was? Ich habe noch etwas auf dem Herzen. Oh ja. Die nächste Folge ist in 2 Wochen. Und bis dahin werden die Bundestagswahlen sein und ich möchte euch alle recht herzlich bitten, geht wählen. Ja. Es ist unsere demokratische Pflicht. Pflicht würde ich es nicht nennen. Oh, Ehre. Doch. Ehre. Ja, okay. Wir dürfen. Wir dürfen mitgestalten und wir sollten mitgestalten. Denn nur dann habt ihr ein Anrecht, die nächsten 4 Jahre wieder rumzunölen. Ich möchte von euch nichts genölltes. Genau, und das will man ja. Ne? Also wenn man nicht wählen gegangen ist, kann man nichts machen außer Fresse halten. Weil dann wurde für einen gewählt. Ja, genau. Dann ist man halt selbst schuld. Aber wenn man gegangen ist, man hat versucht, sein Möglichstes zu tun, man hat gewählt und es hat nicht gereicht, dann kann man sagen, ja, ist ja auch scheiße hier. Genau, also bitte geht wählen und wer noch ein bisschen Entscheidungshilfe braucht, ich verlinke noch eine Webseite, und zwar aus dem Physikjournal. Die beschäftigt sich, also der Artikel heißt Stichproben zur Bundestagswahl. Der hat sich mal angeschaut, also in diesem Artikel wurde sich mal angeschaut, welche wissenschaftsrelevanten Themen in den einzelnen Parteiprogrammen vorkommen. Also es ist wirklich, so eine knappe Seite, vielleicht 2. Die sich mal durchlesen kann und da, also wenn man wissenschaftsinteressiert ist oder gar in der Wissenschaft tätig ist irgendwie oder einfach nur der Überzeugung ist, dass wir mehr in die Wissenschaft investieren müssen und Bildung nebenbei. Wir brauchen mehr Verwaltung. Dann ist das vielleicht eine ganz gute Guideline so, oder zumindest kann man sich mal anschauen, was die einzelnen Parteien dazu sagen. Ich gehe da jetzt nicht ganz durch, aber eine Anekdote vielleicht noch. Die Physik, also wir sind ja Physiker, wir beide, deswegen stelle ich die mal gerade raus. Meinst du, die Physik kommt in irgendeinem Wahlprogramm vor? Wenn du schon so fragst, ja. Ja, genau. Was meinst du, in dem Wahlprogramm welcher Partei wird die Physik erwähnt? Boah, du darfst zweimal raten. Oder vielleicht sogar dreimal. Okay, sag einfach mal was. CDU. Falsch. Da hätte ich jetzt gedacht, weil die liebe Frau Merkel ja auch. Dann Piraten. Falsch? Vielleicht die Partei. Richtig? Ja. Möchte ich übrigens auch noch jedem ans Herz legen, macht den Wahlomat und auch wenn ihr sie nicht wählen wollt, man kann beim Wahlomat am Schluss sich immer angucken, was die einzelnen Parteien gesagt haben und deren Begründung. Ja. Packt die Partei mit da rein, das ist ja die Satire, also die Partei der Satire-Zeitschrift Titanic und lest euch die Begründungen zu denen durch. Ich habe auf dem Boden gelegen, ich konnte nicht mehr. Sehr, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Ja, ich möchte dir dieses Zitat noch geben aus dem Wahlprogramm der Satire-Partei Die Partei. Dort heißt es nämlich, also ich zitiere, unsere Experten werden die Steuergesetze mit der Stringtheorie kreuzen und somit Steuerformulare erschaffen, die nur mit Quantencomputern ausgefüllt werden können. Ja, das ist sehr schön. Immerhin. Also dann gibt es zumindest für die Quantenforschung Geld vermutlich. Ja, hoffen wir mal. Ne? Vielleicht auch nicht. Also unsere Bitte, geht wählen. Wählt vielleicht sogar was Vernünftiges. Allerdings kann ich euch auch nicht so genau sagen, was das Vernünftige ist. Muss jeder für sich entscheiden. Wir glauben ja ein bisschen an die Intelligenz der Masse. Wenn wir nur alle wählen gehen, wird schon was Gutes dabei rauskommen. Das hoffe ich. Du hattest auch noch irgendwas für die Wahl, oder? Irgend so ein Video wolltest du mir noch ans Herz legen. Ja. Ist von einer Gewerkschaft, von der IG Metall. Es gibt ja häufig diese Wahlwerbespots, geht wählen, geht zur Wahl und so weiter. Und die sind meistens relativ langweilig, finde ich zumindest. Und es ist auch in letzter Zeit überall durchgerauscht. Also ich glaube, Twitter, Facebook, überall wart. Die haben so einen Wahlwerbespot halt aus Internetvideos zusammengeschnitten. Und ich finde, der ist recht gut gelungen. Also wenn am Schluss nicht noch groß das Logo von der IG Metall wäre, würde man auch nicht wissen, dass es von denen ist. Okay. Ist auf jeden Fall sehenswert, werden wir verlinken. Schauen wir uns jetzt nicht an, oder? Nee, schauen wir uns jetzt nicht an. Dann kommen wir zu dem Schlusssong, ne? Genau. Also, Musik fürs Ende. Musst du dazu noch was sagen? Ja, muss nicht, aber ich möchte. das Lied heißt The Atom Song. Okay. Erklärt ein bisschen, wenn ich mich nicht irre, ich habe es lange nicht mehr gehört, unser Atommodell, falls ich mal wieder ähnlich wie bei der Quantenteleportation zu viel Müll gelabert habe und das nicht sehr verständlich war, jetzt die letzte Chance nochmal zum Abschluss, zum Ausklang, zum Einschlafen. Macht's gut. Alles klar, bis in zwei Wochen. Tschüss. Thompson or Rutherford and Bohr, Schrodinger and Heisenberg and many, many more, used their brains to venture in the realm of inner space and found the world of the atom was a weird and wondrous place. Dalton did experiments and said, I think it's clear, atoms are tiny indestructible spheres. Thompson worked with cathode rays, said, I disagree, a plum pudding model makes much more sense to me. A new chapter in atomic theory started to unfold when Rutherford played around with atoms made of gold. When a few of his alpha particles came bouncing back, he hypothesized the nucleus had knocked them off the track. Dalton, Thompson, Rutherford and Bohr, Schrodinger and Heisenberg, many, many more, used their brains to venture in the realm of inner space and found the world of the atom was a weird and wondrous place. Bohr saw spectral lines for hydrogen and said, it seems to me electrons move in orbits with specific energies. Heisenberg said, forget it, there's no way to know the orbit or a path where the electron's gonna go. Schrodinger used lots and lots of fancy mathematics, made a model of the atom based on quantum mechanics. It has orbitals and those are based on probability. The atom is a fuzzy blob of pure uncertainty. Dalton, Thompson, Rutherford and Bohr, Schrodinger and Heisenberg and many, many more, used their brains to venture in the realm of inner space and found the world of the atom was a weird and wondrous place. Dalton, Thompson, Rutherford and Bohr, Schrodinger, Heisenberg, many, many more, used their brains to venture in the realm of inner space, found the world of the atom was a weird and wondrous place.